Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Abe. Ich bin der Hallo. Price. Ich bin der Mars. Und ich bin auch da. Das war der Chris. Ich Und der wollte auch anonym Mammon bleiben. kommt später. Haben wir irgendwelche anderen Themen außer Seuche Ja, heute? ein bisschen, aber nicht viel. Es passiert ja nichts mehr. Nee. Sollten wir nächste Woche mal versuchen, einen Stream komplett ohne Corona zu machen? Ja, stimmt. Versuchen, ja. Können wir ja mal versuchen. Wir haben ja auch schon öfter versucht, Streams zu machen, die irgendwie positiv waren. Also, naja. Gelungen ist uns das eher nicht. Jetzt habe ich ja auch noch so ein Kratzen im Hals. Dann starten wir doch mal nachdenklich in den Stream. Was ist das Leben wert, wenn wir uns die Freiheit zu leben nehmen lassen? Hashtag Corona-Krise, Hashtag Wochenstart, Hashtag I hate Mondays. Hashtag Auch Katja von mir. Suding, FDP. Ja, genau, da gab es so einiges an Hohn und Spott wegen diesem Tweet von der Frau Suding. Ja, es klingt natürlich ein bisschen überdramatisch, das muss man schon sagen, aber ich denke mal, sie wollte wahrscheinlich nur so ein bisschen was dazu sagen, dass wir jetzt alle so ein bisschen eingeschränkt sind, ne? Und wenn man jetzt so ein Verfechter von der Freiheit ist, dann mag man das ja eigentlich nicht so gerne, sich so einzuschränken. Es ist halt im Moment nötig und ja, ist natürlich die Frage, ob dann die Vorteile da überwiegen, die ich dann halt schon bejahen würde, aber kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Das heißt, wir white knighten jetzt die Katja. Nee, also ich find's auch eher Blödsinn zu behaupten, dass wir uns gerade die Freiheit nehmen lassen. Also ich würde eher sagen, dass wir alle bereit sind, unsere Freiheiten ein Stück weit einzuschränken, um halt einen Effekt zu haben. Also das ist meiner Meinung nach was anderes als die Beschränkung von Freiheitsrechten. Klar ist auf eine gewisse Art und Weise schon, aber wir sind uns ja alle bewusst, warum. Also zumindest die Leute, die denken können. Ja, die Gefährlichkeit einer Situation ist ja, dass wir jetzt aus einem Framework heraus arbeiten, was zu anderen Zeiten implementiert wurde und auch alles mehr oder weniger theoretisch nur angedacht war, aber jetzt auf die knallharte Realität trifft, ja. Und das ist halt wichtig, dass halt gewisse Grenzen gezogen werden, ja, damit halt die Freiheitswerte, die wir haben, nicht kaputt gehen durch die Krise. Sei es dadurch entweder, dass die Sachen unbeschränkt gemacht werden oder dass man quasi gewisse Schlüsse aus der Krise zieht, die es nötig machen, in Anführungszeichen, auch zu normalen Zeiten die Freiheitsrechte einzuschränken. Beides sollte man verurteilen. Und ja, gut, die Reaktion war wohl nicht so positiv auf den Tweet hier. Hat das hohe Wellen geschlagen? An mir ist das total vorbeigegangen. Nö, es hat halt ein paar Stunden so ein bisschen Hohn und Spott halt gebracht, ne? Also, es war jetzt keine große Affäre oder so. The real pandemic danger is social collapse. Nochmal von letzter Woche. Foreign Affairs hat seine Corona-Artikel for free gemacht. Foreign Affairs hat auch seinen Bias, ist von Constant Foreign Relationship. Sehr internationalistisch, globalistisch, aber halt gute Artikel geschrieben, die halt oft Agenda-Setting betreiben. Und worauf ich halt mit dem Artikel selber hinaus will, ist, dass so ein Full Stop, also so ein Shutdown von der Wirtschaft, der trägt halt auch massiven Sprengstoff sozialen mit sich. Und wir haben zum Beispiel in Salvador haben wir jetzt eine Menschenmenge gehabt, die eben das Gebäude gestürmt hat, in dem Essen ausgeteilt worden ist für halt arme Leute, die jetzt halt vom Shutdown betroffen sind und halt eben nicht arbeiten können und kein Geld haben. Und ich möchte halt darauf hinweisen, dass sozusagen wir generell einen Ritt auf der Rasierklinge vor uns haben, weil entweder du tust halt Corona ignorieren oder den sozialen Sprengstoff, der von der kaputten Wirtschaft kommt, und beides ist gar nicht lustig. Also gerade haben die Politiker die Wahl zwischen schlecht und noch schlechter, und beides ist Mist. Also ja, deswegen, wenn jemand fragt, ja, wann machen wir denn die Wirtschaft wieder auf, was sind die Konditionen etc. pp., sind wichtige Fragen, weil die Medizin halt auch zum Gift werden kann. Und hier haben wir jetzt nochmal das Video. Also Social Distancing, das Video ist aus El Salvador. Das Ding ist halt, dass Social Distancing halt nur bedingt funktioniert, wenn die Bevölkerung nicht mitmacht und wir dann eventuell halt eine doppelte Katastrophe haben, weil einmal die Wirtschaft vor die Hunde geht und einmal eben durch Unruhen halt Corona sich sprunghaft verbreitet. Und das ist halt, das wird spannend in den Nachrichten in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist ja auch eine ganz andere Frage, ob jetzt bei uns so ein Shutdown läuft oder ob in El Salvador so ein Shutdown läuft. In einer halbwegs funktionierenden Wirtschaft wie bei uns oder in einem Land, wo es sowieso schon sehr prekär ist, wie El Salvador. Mhm. Wo die Leute halt vielleicht verhungern, wenn sie da nicht zu der Lebensmittelausgabe gehen. Nicht so wie bei uns, wo jeder noch Klopapier und Nudeln hat. Weil so an sich, um Deutschland selber, mache ich mir jetzt nicht so großen Kopf, aber ja, die, wie in dem Artikel hier auch, die Emerging Markets, also die Länder, die Tigerstaaten, die am sich entwickeln sind, die machen halt gerade eine Bruchlandung. Und das ist nicht schön mit sich anzuschauen. Also den Artikel hier selber von der Foreign Policy, die eher einen linksliberalen Bias hat, die Foreign Affairs hat eher einen rechtsliberalen Bias. Und der Artikel hier, der ist sehr gut, den würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch wirtschaftlich informieren wollt, wie das dann aussieht mit den sich entwickelten Staaten, die ausschließen zu den Erste-Welt-Staaten, was da alles im Busch ist, weil die richtige Krise kommt auf die erst noch zu. Also oftmals ist Corona dort noch gar nicht richtig angekommen, aber halt der wirtschaftliche Schock durch den Shutdown halt in Europa, USA und halt in China, der trägt halt einiges mit, und man kann von Glück sagen, dass China die Wirtschaft gerade schon wieder aufmachen kann, weil das ist nicht lustig auf Dauer, wenn die Wirtschaft kaputt geht. Und ja, das ist ein sehr schöner Artikel, allerdings geht er hauptsächlich auf die Finanzierungsstruktur ein und nicht mal auf die realen Warenflüsse, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Der Punkt ist der, ein bisschen Hintergrundinformationen, weil in dem Artikel kommen doch ein paar Sachen vor, die, ich habe den auch gelesen, Ebbe, deswegen. Ist auch ein sehr guter Artikel. Aber man sollte beispielsweise wissen, was die Tequila-Krise ist und was es für einen Hintergrund hatte. Ja, das war in den 90er Jahren in Mexiko, weil Mexiko die Währung an den US-Dollar gekoppelt hat und aber gleichzeitig eine Niedriglohnpolitik gefahren hat, ist quasi die Wirtschaft von denen kollabiert. Und damit fast die komplette Wirtschaft von ganz Lateinamerika. Und dann ist der sogenannte Washington-Konsensus gegründet worden. Und das ist mit anderen Worten quasi diese neoliberale Marktöffnungsstrategie, die jetzt die letzten 15 Jahre weltweit gefahren wurde, auch Globalisierung genannt. Und da geht es halt darum, dass die meisten Länder, die produzieren, von ausländischen Devisen komplett abhängig sind und von Refinanzierungsstrukturen, dass die sich beispielsweise dass sie sich Firmenkredite nicht im eigenen Land holen, sondern im Ausland aus verschiedenen Gründen, oder ihre Anleihen nicht in einem eigenen Land platzieren, sondern im Ausland auch aus verschiedenen Gründen. Einer der Hauptgründe ist natürlich Rechtssicherheit und großer Kapitalmarkt in Amerika beispielsweise gegenüber, was weiß ich, in Vietnam oder sonst was. Und ja, das muss man wissen, sonst versteht man, glaube ich, den Artikel nicht. Aber wie gesagt, lest den bitte, er ist sehr gut. Und den Adam Tooze, der hat zwar auch seinen Bias, aber ich mag den. Also. Es geht halt darum, was ich auch schon mal erzählt hatte, wie Länder miteinander überhaupt Handeln treiben. Die müssen sich quasi auf eine Währung einigen, das ist in der Regel der US-Dollar. Oder halt die Sonderziehungsrechte vom Internationalen Währungsfonds. Der Internationale Währungsfonds sollte ja eigentlich auch gekippt werden, und nach dieser Tequila-Krise ist er erst wieder quasi satisfaktionsfähig geworden. Es ist eine 50-50-Angelegenheit. Nach dem Washington-Konsensus ist der IMF natürlich auch sehr rabiat gegen Länder vorgegangen, die diese Austerity-Measures nicht gemacht hatten. Ja, also die Austerity ist ja eine Erfindung vom Internationalen Währungsfonds. Aber man wollte ihn eigentlich schon abschaffen. Und so ist er zu neuer Stärke gekommen. East Africa Locust Swarm Scatter as Coronavirus Curbs Delay in Pesticides. Pestizide sind in der Lieferkette unterbrochen und in Afrika hat man Insektenschwarm, also von den, wie heißen sie noch gleich, Locust. Von den Grashüpfern, wenn die in einem Schwarm auftreten, das ist eher nicht so gut. Und das tut halt gerade die Krise mit verstärken. In dem Artikel meinen sie auch, dass die klimatischen Bedingungen erschaffen worden sind vom Klimawandel, wo ich jetzt nichts näher gehört habe, wie das erklärt werden soll auf den Klimawandel, aber ich habe es mal so hingenommen, stand bei Reuters. Also, ja. Ja, das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Das hat mittlerweile sehr extreme Ausmaße angenommen. Noch sind die Zahlen nicht am Maximalwert, den man historisch gemessen hat in anderen Regionen. Allerdings sind einfach so viele Länder davon jetzt betroffen. Und in ganz normalen Jahren, ja, werden halt riesige Regierungsprogramme gefahren, wo Hunderte von Millionen reingebuttert werden, auch mit internationalen Hilfen afrikaweit, um zu verhindern, dass es zu so Situationen kommt. Und da gab es jetzt halt schon einen Finanzierungsengpass Mitte letzten Jahres, wo die Vorbereitungen getroffen werden mussten. Darum ist es so groß geworden. Und jetzt können halt die weiteren Maßnahmen nicht gefahren werden wegen Shutdown. Ja. Also das Problem könnte wirklich extrem massiv werden. Ja. Und sich vor allem auch weiter ausbreiten. Ich denke mal, bis nach Europa werden die nicht kommen. Aber halt Richtung Asien, bis nach Asien könnten die kommen und ja. Und hier haben wir ein weiteres vielversprechendes Medikament. Während die Woche 3, den Artikel habe ich eher als Platzhalter genommen, weil bei der Interpretation der Medikamentenkandidat APN01RHAC2 ist ein synthetisches Enzym mit dem Potenzial, die Infektion von Zellen zu verhindern. Ja, keine Ahnung. Wir haben 3 neue Medikamente die Woche, die eventuell Corona-Krise beenden sollen und mal gucken, was draus wird. Also, ich sag das so lapidar daher, weil ich halt einfach kein Allgemeinarzt bin und das nicht einschätzen kann. Ob das dann vielversprechend ist oder nicht. Müssen dann die Studien am Ende zeigen. Also. Ja, Antikörpertest auf Coronavirus entwickelt. Das ist auch hier ein Platzhalterartikel, weil sind ja verschiedene Antiviren-Tests entwickelt worden. Da gibt es wohl, wie es hier auch steht, gibt es 2 unterschiedliche Antikörper, die im Zusammenhang mit dieser Coronavirus-Infektion nachgewiesen können, nachdem die Krankheit ausgestanden ist. Und das will man quasi als Grundlage nehmen, weil diese Teste sehr leicht replizierbar sind und sehr günstig herzustellen sind, die flächendeckend an die Bevölkerung auszuteilen unter gewissen Bedingungen, damit man quasi so ein Zertifikat bekommt, ja, man hat das quasi durchgemacht und kann jetzt wieder seiner ganz normalen Arbeit nachgehen. So einfach wird das nicht sein, ne? Nehmen wir mal beispielsweise an, sagen wir es mal so, es birgt halt sehr viel seltsames Potenzial in Gefahrensituationen im Krankenhaus, wenn Material knapp wird, dass halt dann Leute getestet werden und wenn gesagt wird, ja gut, du hast ja kaum Ansteckungsrisiko, dann wird die Schutzausrüstung mal irgendwie priorisiert anders verteilt. Das ist ja jetzt teilweise halt schon ein Problem, obwohl die Kapazitäten nicht ausgelastet sind, sind die Materialkapazitäten halt ausgelastet. Das ist ja das Hauptproblem, was wir in Deutschland haben. Nicht, dass wir so viele Fälle haben, sondern dass wir so wenig Material haben. Und viele Leute machen sich da halt Sorgen, weil es da halt auch sehr viele Pläne und Frameworks gibt, die, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in der Vergangenheit auf theoretischer Basis erarbeiten wurden. Ja, da geht es um so Sachen wie Microdots. Ja, also wenn man ist jemand geimpft oder ist es nicht geimpft, da geht es nicht um Implementierung von irgendwelchen Chips oder sowas. Das wird ja oft gesagt, nee, das sind so Nanodots oder Microdots, eins von beiden. Das ist halt alles im Gespräch und man kann halt hoffen, dass solche Sachen, die dann vielleicht meiner Meinung nach nicht nur einen Schritt zu weit gehen, halt nicht umgesetzt werden, jetzt im allgemeinen Brouhaha, was stattfindet. Und hier auch ein weiterer Platzhalter. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt halt, da wurde jetzt auf einen gewissen Antikörpertest hingegeben. Es gibt verschiedene Labore, haben verschiedene Tests entwickelt und die sind frei verfügbar. Und das ist hier keine Werbung, einfach nur eine random rausgenommene Anzeige von einem Laboratorium, was halt quasi seine Dienste anbietet, so wie ihr es ja halt sehen könnt. Ne? Ja, der Antikörpertest wird frühestens 2 Wochen nach Symptomen empfohlen und so weiter und so fort. Die bieten eine von diesen beiden Varianten an, die jetzt immer mehr Labore parallel quasi entwickeln oder entwickelt haben. Ja, hier haben wir einen Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung. Hier geht es ein bisschen auf die Schweizer Situation rein, aber hier geht es hauptsächlich um die Testverfahren und im weitesten Sinne das, was ich gerade erzählt habe, wird hier auch nochmal so wiedergegeben, dass es halt eine der Voraussetzungen ist, um wieder zu einem Normalbetrieb zu kommen, dass man halt weiß, wer hat die Krankheit durchgestanden, wer hat die Krankheit nicht durchgestanden. Das folgt halt diesem Herdenimmunitätsansatz, dass wenn 70% die Krankheit durchgemacht haben, dass man dann wieder in den Normalmodus gehen könnte. Aber das sind ja alles sehr schwammige Kriterien. Aber in diesem Interview wird halt nochmal ganz gut erklärt, wie das mit dem PCR-Test funktioniert. Das ist ja dieser andere Test, wo man dieser Test mit dem Wattestäbchen, nicht der Bluttest, also der Test, mit dem man nachweisen kann, dass man gerade die Krankheit hat und dass man gerade infektiös ist. So, der immer noch einen Tag dauert. Ja, also das ist eine Leseempfehlung, noch ein paar Details dazu. Vielleicht haben ja nicht alle Leute Lust, sich nur den Drosten anzuhören. Der Drosten hat ja mal erzählt, dass das so schwierig wäre, den Abstrich zu nehmen, da von hinterm Gauchensegel oder sowas. Ja, nicht schwierig, sondern unangenehm. Ja, aber die Frage ist ja nicht, ob das unangenehm ist oder so, sondern ob das ja auch so gemacht wird wohl. Ja, da gibt's, also ja, das ist halt alles sehr differenziert. Ja, das ist eine reine technische Angelegenheit und da muss man einfach drauf vertrauen. Ja, diese 100.000 Abstriche, die sie bei irgendwelchen Autofahrern nehmen oder so, die sehen ja nicht danach aus, als wenn die hinter dem Kehl, hinter dem Gaumensiegel gemacht worden sind. Also. Ja, also da in die Details einzusteigen ist auch müßig, weil das halt auch alles schwierig ist. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er gesagt, dass es, also der Drosten jetzt, weil du dich auch auf den beziehst, dass es halt einen Unterschied macht, zu welchem Zeitpunkt man testet, ob man es halt im Hals testen muss oder ob man es direkt aus der Lunge entnehmen muss, um es testen zu können. Ja, auch das noch. Ne? Ja. Kriegt man dann zuverlässige Ergebnisse. Ja, und solche, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das hier in dem Interview auch drin steht, aber solche Details stehen hier auch drin. Okay. Das ist halt auch der Punkt, warum dieser ganze Testansatz mit der App jetzt so gepusht wird, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Berliner Bezirksbürgermeister infiziert sich absichtlich mit dem Coronavirus. Jetzt aus Solidarität oder um schon mal zu den 70% zählen zu können? Aus Eigennutz. Und zwar seine Freundin war infiziert. Und da hat er sich gedacht, naja, dann mache ich das einfach auch mit, kann ja so schlimm nicht sein. Und das ist tatsächlich der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte auch noch. Also, ja, von ganz zentralen Punkten halt. Und ja, das hat er gemacht. Und dann war er ganz baff, dass es doch, er ist zwar nicht ins Krankenhaus gekommen oder so, aber er hatte doch auf jeden Fall 2 Wochen lang so seinen Spaß damit, also mit ganz starken Kopfschmerzen und Husterei und so. Er ist ja auch schon Abteilung alt genug dafür, ne? Also er ist ja schon Risikogruppe praktisch vom Alter her fast. Ja, auf jeden Fall haben halt diverse Leute gesagt, so, was das überhaupt für eine super tolle Idee, ne? Weil ich meine, wenn du jetzt irgendwie zu deinem Arbeitgeber sagst, so, ja, ich kann jetzt nicht arbeiten, weil ich habe mich hier gerade mal mit Coronavirus angesteckt, damit meine Freundin nicht alleine sein muss oder so. Und deswegen gehe ich jetzt nicht arbeiten. Das ist ein Grund für eine fristlose Kündigung normalerweise, so ein Trick, ne? Naja, aber du weißt, seine Arbeitgeber ist die Berliner Bevölkerung und denen ist eh eigentlich alles egal. Nee, also ich habe da schon diverse Leute gesehen, die im Endeffekt den Rücktritt von den Menschen gefordert haben, wegen dieser super tollen Idee. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Also Und vor allen Dingen die Grünen, ne? Ich finde das so geil. Auf der einen Seite hast du, oh mein Gott, wir können doch nicht jetzt hier irgendwie die Schadstoffwerte und was der Teufel und wir können doch keine Atomenergie machen, weil überleg mal, was da alles passieren kann und so. Aber auf der anderen Seite so, oh, ich stecke mich jetzt mal mit dem Virus an, so, was soll da schon passieren? Oh, war doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Jetzt bin ich aber überrascht. Das ist, ja. Aber grundsätzlich kann man halt einfach zusammenfassend sagen, das ist Berlin. Das ist auch Berlin hier. Gemeinde geht gegen Gottesdienstverbot vor. Eine Berliner Gemeinde von der katholischen Kirche, die aber scheinbar irgendwie eine Sonderstellung hat, also hier in diesem Artikel steht drin, die sehen sich irgendwie nicht zugehörig zu der katholischen Kirche in Deutschland, sondern sehen sich nur vom Vatikan abhängig oder so. Also irgendwelche, ja, die machen auch Messe auf Latein und so ein Zeug. Wir sind also wohl ein bisschen krass drauf da in Berlin. Hätte ich gar nicht gedacht, dass in Berlin ausgerechnet, aber gut, ja, gibt's wahrscheinlich. Naja, du weißt ja, wie das ist. Da, wo was sich sehr konzentriert, treten auch konzentrierte Gegenbewegungen auf. Also. Ja, stimmt eigentlich, ja. Ja, auf jeden Fall. Ein Radio-Kommentar gehört dazu, der meinte, so nach dem Motto, was soll man machen? Gottesdienst ohne Leute feiern sozusagen. Ja, ich meine, ja, das ist sinnvoll. Stellt eine Kamera in die Kirche und los geht's. Ja, ich wollte gerade sagen, außerdem, ich meine, wofür haben wir denn die scheiß Gottesdienste? Ich sowieso nur noch immer gesehen gehen und die haben keine Kamera oder kein Video zu Hause. Ne? Wofür haben wir denn die? Von mir, die Mutter ist auch sehr, sehr gläubig und die guckt den ganzen Tag KTV. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber geil. Gibt halt so ein, die übertragen halt Gottesdienste und Andachten und was weiß ich und haben auch großen Zulauf seit der Krise offensichtlich. Also es gibt Leute, die das vernünftig machen. Es gibt halt solche, die hier irgendwie, ja. Ja, und außerdem, wir bezahlen ja auch mit Rundfunkbeiträgen dafür, dass sie im ZDF diesen Krempel da versenden können, wie sie wollen. Und dann soll das doch jetzt mal reichen, oder keine Ahnung. Also ich meine, ja, und außerdem kennt man einen Gottesdienst, kennt man alle, oder nicht? Was ist da jetzt so besonders da dran? Naja, gut, aber dann könntest du auch sagen, kennt man einen Actionfilm, kennt man alle oder so. Es gibt nun mal Leute, nee, die Freude daran haben. Und nee, das ist ja schon ein bisschen besonders anders. Also ich meine, ja, aber das wird ja auch mal nicht ein anderes Thema bei der Predigt zum Beispiel. Es wird ja auch nicht bis in alle Zeiten eingestellt. Also das ist eher zu vergleichen, wenn du sagst, kennst du einen Star Wars Film, kennst du alle oder hast du 50 Mal schon gesehen, musst du dir nicht noch ein 51. Mal angucken. Das reicht auch, wenn du es in 3 Monaten mal wieder gucken kannst zum 51. Mal. So würde ich das eher sehen, aber gut. Ja, auf jeden Fall. Naja, das mit dem Film ist eine komische Analogie. Und hier in dem konkreten Fall würde ich auch sagen, ja, ein bisschen dämlich, ja, sollte man Abstand nehmen, man sollte eine andere Regelung machen. Das, was hier vorgeschlagen wird mit Mindestabstand 1,5 beim Betreten des Gebäudes und wir halten alle Namen auf. Also im konkreten Fall finde ich das auch nicht gut. Aber was ich gut finde, ist, dass das gerichtlich jetzt festgestellt wird und ich hoffe, dass die halt nicht eine zu, sage ich jetzt einfach mal, dämliche Klage eingereicht haben, weil hier geht es ja immerhin um Grundrechte und ich finde es in Ordnung, dass es gerichtlich festgestellt wird und wenn das Gericht dann feststellt, ja, das ist ein Eingriff und das darf auf gar keinen Fall passieren und deswegen sagen wir jetzt noch strenger, dass es halt nur temporär sein darf und so, dann kann ich das aus meiner Perspektive nur begrüßen, egal ob es jetzt um kirchliche Rechte geht oder irgendwelche anderen Grundrechte. Und damit wir warten einfach mal über ab. Die Senderrechte im ARD und ZDF oder so. Wir warten einfach mal ab, was am 23. April passiert. Da ist nicht nur, da habe nicht nur ich das halbe Jahrhundert voll, sondern es beginnt auch der Ramadan. Schauen wir mal, was da für Regelungen getroffen werden oder ob da Regelungen getroffen werden. Ja, ich meine, die bleiben wohl eh erstmal zu Hause, oder nicht? Weiß ich nicht, aber dieses Fastenbrechen abends ist doch immer eine Sache der Gemeinschaft eigentlich, oder? Warten wir es mal ab. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall jetzt bei dieser Nummer hier, ja, also ich glaube auch, dass sie große Aussicht auf Erfolg haben, also weil dieses Ding mit Achselzucken und Religionsfreiheit sagen, das ist in Deutschland ja eh populär, also es würde mich wundern, wenn sie damit nicht durchkommen, zumal sie ja hier auch ja, dazu bereit sind, diverse Dinge dann auch zu tun. Wobei ja, aber das wäre ja ein Präzedenzfall. Dann könnten, als nächstes könnte ein Clubbesitzer sagen, nee, hier, nee, ich habe zwei Eingänge. Religionsfreiheit. Das ist ja, das deswegen glaube ich auch nicht, dass, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, okay, grundsätzlich geht das gar nicht, aber jetzt ausnahmsweise mal und damit das auch klarer ist, fordern wir jetzt konkrete Kriterien, beispielsweise eine Frist oder sowas. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass wir sind hier in Deutschland und der Tag, an dem in Deutschland das Argument Religionsfreiheit Achselzucken nicht mehr gilt, da bin ich dann wirklich baff. Also naja, andere Grundrechte gelten ja auch nicht so richtig gerade, ne? Religionsfreiheit ist immer in Deutschland, da geht heilig, nichts ne? drüber. Also du hast doch alle Möglichkeiten. Guck KTV oder lass diese Kasper hier selber einen Stream machen. Also es ist ja nicht so, dass man ihnen die Möglichkeit nimmt. Das ist alles richtig, aber wie gesagt, also ich glaube, dass sie auf jeden Fall damit Erfolg haben werden. Also es kann sein, dass sie denen irgendwelche Auflagen machen, spezielle Dinge halt oder so. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie denen sagen, so, nee, eure Kirche bleibt zu. Ich glaube auch, der einzige Grund, warum das bisher halt eben so Bestand hatte, war halt eben, dass wahrscheinlich die Evangelien und Katholen diese Verbünde von denen einfach gesagt haben, okay, wir ordnen uns unter. Und dieses Ding ist halt ein Ausreißer wohl. Ne? Also die meinen es halt wieder besonders, ja, also, dass die Leute halt da antreten müssen und, und sich einen Cracker abholen müssen. Ja, ich sehe dann eher die Gefahr, dass das halt eine Lawine lostritt und dann jede kleine Freikirche oder was weiß ich dann sonst. Ach ja, da stand da übrigens auch drin, dass sie gemeint haben, und das ist ja auch eigentlich immer dieses Standardargument, dass sie gemeint haben, so, ja, wenn wir es nicht hier machen in der Kirche, dann machen es die Leute privat sozusagen, sich zu treffen für einen Gottesdienst oder so. Ja, das ist immer so ein Argument. Und also sagen wir es mal so, ich habe gerade gesehen, der Artikel war auch vom Mascolo. Okay, sagen wir es mal so. Chris, ich glaube, du hast recht, dass das bei rumkommen würde, aber ich habe ja gesagt, was ich mir wünschen würde, im Idealfall, was bei rauskommen würde. Nicht jetzt, generell ja, und deswegen brauchen wir stärkere Fristensetzung und nicht das, was wir jetzt gerade haben, Ende offen. Aber ich glaube, dass sowieso halt unter diesem, was wir sehen, nämlich eine halbwegs funktionierende soziale oder wie war das, physische Distanzierung, gibt es halt auch, glaube ich, was wir gar nicht mitkriegen. Ich bin gestern hinter jemand hergelaufen, der beim Einkaufen, ich kam vom Einkaufen, vor mir lief jemand, der hat telefoniert, der meinte dann, ja, komm, kommst du dahin, wir haben alles da, wir haben Shisha, wir haben Bier, wir haben alles da, kommst einfach da hin und so. Also ich denke, es gibt unter diesem Ding sowieso eine Dunkelziffer von Leuten, denen das völlig egal ist. Ja, genau wie in Zeiten der Prohibition gibt es jetzt auch neue Speakeasies, sage ich mal. Tanja, ja. Was sagst du uns? Tanja sagt uns, glaub, ein wichtiger Grund, warum ich den Drosten nicht heroisiere, ist, dass er das generische Maskulinum verwendet. Ich meine, sie verwendet offenbar keine Satzzeichen, ich meine, ihr wollt ihn alle ficken, aber er erkennt nicht mal, dass ihr existiert. Ja, das macht er nicht. Er erkennt das nicht. Ich bin mir auch sicher, wenn man ihn fragen würde, existiert die Tanja, dann würde er bestimmt sagen, nein, Viren existieren, aber die Tanja existiert nicht. Man kommt sicher auch durch so eine Ausbildung zum Arzt oder Virologen durch, ohne zu wissen, dass Frauen existieren. Das definitiv, ja. Klingt für mich sehr plausibel. Der Herr Drosten. Warum soll ich überhaupt jemanden heroisieren? Also, weil er ein Virologe ist. Oder was? Was sagt Tanja? Weil er so schön reden kann und alles. Das ist Mansplaining, das kommt ganz gut an. Tanja wird jetzt gefragt, hast du keine anderen Probleme? Und was antwortet Tanja darauf? Das würde mich noch interessieren. Nein. Okay, ich bereue, dass ich gefragt habe. Ich habe immer andere Probleme, aber ich kann auch mehrere Probleme gleichzeitig haben. Es tut mir leid, dass du das nicht kapierst. Ja, typischer Twitter-Grind. Ich kann auch manchmal Probleme gleichzeitig lösen. Das ist fast dann wie so 7 auf einen Streich oder so, wer weiß. Klasse. Gott, oh Gott, das generische Maskulinum wird nochmal unser Tod sein. Ne? Richtig, ja. Gendern in solchen Zeiten, so wichtig. Danke für unser Robinio Mainz. Ich erinnere da auch gerne nochmal an den progressiven Traum vom Tellerwäscher zum Tellerwäscherin. Du willst kommen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das gibt's. Wer kennt es nicht? Also ich kann es noch nicht, aber auf jeden Fall haben die jetzt hier einen Empfehlungskatalog herausgegeben und nochmal Definitionen gebracht und Unterschiede aufgezeigt in dieser ganzen Debatte mit den sogenannten Community-Masken, von denen ja auch gesprochen wird. Und dann sagen sie hier, inwieweit die sich halt unterscheiden von den medizinischen Geschichten und beantworten die Frage, ob man das braucht oder ob das gut ist, mit einem ganz klaren Jein. Also sie wollen sich ja natürlich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es eine gute Sache ist, aber sie sagen jetzt auch nicht, dass es verkehrt ist, was ja schon mal ein Fortschritt ist von dem ursprünglichen Ding, wo ich mich noch erinnern kann, dass es eigentlich nur hieß, so nee, das ist eigentlich eher ein Bakterien-Sammelbereich. Was es wahrscheinlich auch ist, wenn man es nicht säubert regelmäßig. Aber ja. Aber bisher hieß es ja, dass die Masken nichts bringen und dass die nutzlosen Masken, wenn die jetzt alle gekauft werden, das medizinische Personal keinen Zugang haben zu Masken, die nichts nutzen. Und dass das deswegen mal bitte sehr schnell nicht kaufen soll. Ja, ich weiß, Ewel, dass du das so siehst, aber was du dabei vergisst, ist natürlich, dass die beim medizinischen Personal halt ja nicht nur das Corona-Ding haben. Ne? Also die haben ja auch noch andere Probleme. Also selbst wenn die jetzt bei dem Corona-Ding nicht nutzen würden, dann wäre es ja trotzdem blöd, wenn die beim medizinischen Personal halt fehlen, weil die ja solche Masken regelmäßig brauchen. Ja, nicht nur wegen Corona. Ja, die sind halt durch die Medizinökonomie auch auf diese zweiwöchige Maximallagerhaltungspräambel gegangen. Ja, und das ist ja der Punkt, den ich vorhin auch gesagt habe. Die Auslastung ist nicht so hoch, aber schon, dass der Normalbetrieb von anderen Patienten, die versorgt werden müssen, der strapaziert die Materiallager einfach so stark, dass an manchen Orten jetzt halt schon Behelfssachen gemacht werden müssen. Und grundsätzlich ist das mit den Masken ja wirklich so ein wirklich dämliches Thema, weil sich die Nachrichtenlage ja mehrmals gedreht hat. Ne? Erst hieß es ja gut, dann ja, nein, schlecht. Man würde medizinischem Personal das wegnehmen und so, als ob, ja, also gut, die Sache dass alles aufgekauft wurde, das war ja da schon eigentlich durch, das Thema. Ja, eben, aber das war ja schon mal so ein Ding. Ne? Also, dass die Leute den Kram gekauft haben und dass es dann an anderer Stelle eventuell fehlt, das ist ja schon eine Sache. Genauso wie ja auch mit diesen Desinfektionsmittel-Klau-Geschichten halt. Ne? Ja, das ist eine Sache, aber ich sag mal direkt, die ganz normale Bevölkerung, die, sag ich jetzt mal panisch, die Masken aufgekauft hat, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Effekt eingesetzt hat, waren die Masken alle schon weg. Ja, das ist ein ganz anderes Thema, was nochmal aufgearbeitet werden muss, separat. Wird wahrscheinlich auch. Und und was ja jetzt auch quasi mit den selbstgebastelten Masken ja auch weniger zu tun hat, wo ja eigentlich dann nur das Problem halt eben war, dass die Leute ja nicht erwarten dürfen. Und darum ging es auch gerade in dem Artikel halt, dass das die Ansteckungsgefahr jetzt wirklich signifikant irgendwie mildert. Es bringt ja eigentlich mehr in die andere Richtung. Also, dass man jetzt nicht mehr so viel in die Gegend pustet von einer eventuellen eigenen Infektion. Ja, aber halt die Erfahrungen aus Japan und Südkorea lehren uns ja aber, dass offensichtlich was dran ist. Also ja, aber es halt ist ja an sich, dieser Sache, die ich gesagt klar. habe. Wenn du zwei Personen hast und beide tragen eine Maske, hast du eine gewisse Art von Schutz. Aber sobald einer schon keine Maske mehr trägt, sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja, je nachdem, wer infektiös ist und wer nicht und so, ist das nochmal unterschiedlich. Und deswegen wird ja auch überall gesagt, ja, dass es schützende Wirkung hat, ist nicht nachgewiesen. Ja, wie soll man das auch nachweisen? Ja, aber das ist natürlich auch wichtig, klar, das so zu formulieren. Wenn es weil... schützt wie in andere Masken oder 95% rausfiltriert, ist ja gut, aber wenn es schon 30% bringt oder sowas, ist es besser, als keine zu tragen, ja. Und dass das ja so behauptet würde, als dass das nicht der Fall sei, sondern im Gegenteil ist der Fall. Man wäre dann, was ja immer gesagt wurde, ja, dann hat man eine falsche Vorstellung von der Situation und wird nachlässig, was andere Dinge angeht, wäscht sich nicht mehr die Hände oder so ein Blödsinn. Also wirklich. Na gut, das hatte ich jetzt noch nicht gehört, aber es kann natürlich auch sein. Das Einzige, was ich immer gehört hatte, war dieses Argument mit, dass es halt unhygienisch ist, wenn man die ganze Zeit reinatmet und es halt nicht säubert und so. Und ja, das ist klar. Das ist auch ein richtiges Argument, wenn du 8 Stunden mit der Maske durch die Gegend läufst oder auch nur 1 Stunde damit joggst oder so oder 1/2 Stunde, dann ist sie durchgeweicht und ja. Das ist nicht mehr gut. Dann musst du halt eine neue nehmen. Aber das ist ja, denke ich mal, logisch. Das ist ja bei einer anderen Maske auch so. Wenn du eine super 95% filtrierende Maske hast und die ist irgendwie mit Sand verstopft oder sonst was, musst du ja auch wechseln. Ja, also das muss man doch nicht separat sagen. Ist doch logisch. Ja, auf jeden Fall. Diese Sache hier ist die nächste Posse aus Berlin. Hier hatten sie bei einem Hersteller in den USA Schutzmasken für die Polizei, was glaube ich, bestellt. Ja, da steht es auch, Berliner Polizei. Und die sind nicht angekommen, so wie es eigentlich gesagt wurde. Und dann ist man irgendwie davon ausgegangen, dass die amerikanische Regierung dahinter steckt und diese Lieferung irgendwie umgeleitet hat, weil diese Masken wohl in den USA gelandet sein sollen. Nur hat sich halt hinterher herausgestellt, dass dieser Hersteller ja ein amerikanischer Hersteller ist und dass es da wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Abstimmungsprobleme gab, wo diese Sachen jetzt im Endeffekt hingeliefert werden sollen. Also 3M hat gesagt, habe ich gelesen, dass sie keinen Auftrag hätten von Deutschland. Und da sollen die Deutschen noch mal hier die Dings und so mal ihre Auftragsbestätigung vorlegen. Das werden sie bestimmt haben, ne? Okay, ist mir vollkommen neu, weil hier in diesem Dings gibt es auch Statement von denen und da stand das eigentlich nicht so drin. Aber ja, naja, auf jeden Fall hat wohl die amerikanische Regierung damit jetzt nichts am Hut und sie haben aber alle diplomatischen Kanäle irgendwie erstmal zum Glühen gebracht, um dieser furchtbaren Sache irgendwie nachzugehen. Und im Endeffekt hat sich halt herausgestellt, ja, dass die Schuld nicht bei der amerikanischen Regierung liegt. Der Sache. Und das ist dann hier nochmal eine andere Geschichte wohl gewesen, aber auch mit dieser 3M-Firma. Ja, also die 3M hat einen zentralen Logistikstandort in Jüchen, wo halt die Sachen auch international verschifft werden. Also und da gab es wohl eine Zollkontrolle und dann wurde ganz groß getönt, oh Gott, da wurden ganz viele Sachen beschlagnahmt und hinterher gab es halt die Richtigstellung von 3M. Einerseits hat 3M halt gesagt, nein, es wurde nichts beschlagnahmt, es war nur eine Routinekontrolle und die Zollbehörde hat das später auch bestätigt. Aber das zeigt halt, in Amerika ist es, 3M ist ja eine amerikanische Firma. Und in Amerika gibt es ja auch gewisse Gesetzgebungen, die Unternehmen dazu zwingen, bestimmte Sachen durchzusetzen. Und bis jetzt sind noch nicht sehr viele Firmen verpflichtet worden, gewisse Sachen zu machen. GM ist jetzt verpflichtet worden, hier diese Beatmungsgeräte herzustellen, weil die Tochterfirma von GM quasi, ja, also die haben im Endeffekt versucht, den Preis hochzutreiben, kann man so objektiv sagen. Und dann wurde leider dieses Kriegsgesetz dann doch jetzt eingesetzt und wurde, wenn es einmal umgesetzt wurde, wird es natürlich öfters umgesetzt und so, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass 3M jetzt auch verpflichtet wurde von der Armee, keine neuen Bestellungen mehr an andere Länder zu liefern als an Amerika. Ja, aber sie haben geschrieben, sie haben keinen Auftrag. Ja, dann, ja. Ja, vielleicht geht es hier um unterschiedliche Sachen, weil ja, muss ja, oder hast du irgendwas nicht richtig verstanden, weil, aber wenn die schon ein eigenes Logistikzentrum in Deutschland haben. Deutschland macht das, Amerika macht das so, aber Amerika macht das, also wir in Deutschland machen es ja auch so, keine Exporte mehr und so weiter und so fort. Und Amerika macht das halt noch eine Stufe größer, auch ja, dass das passiert ist, kann auch die Produktionsstandorte im Ausland dürfen nur noch nach Amerika liefern. Nur bei uns in der Zeitung steht dann Trump irgendwie klaut Masken oder so. Das finde ich immer so komisch dabei. Ja gut, ich meine, auf Policy-Ebene versuchen alle Länder gerade das Maximum rauszuholen, um sich selber mit Material zu versorgen. Das ist ein Thema, das ist so groß, das wird nochmal aufgearbeitet werden müssen. Ich sage nur am Rand mal, Ende Dezember, Anfang Januar haben die großen Herstellerbetriebe, sind ja an viele Regierungen herangetreten und haben gesagt, wir kriegen gerade sehr viele Großbestellungen, wollt ihr nicht auch mal ein paar Großbestellungen bei uns aufgeben? Und da haben alle abgewunken, weil ja da die Nachrichtenlage noch eine ganz andere war. Da wurde ja abgewiegelt. It's just the flu, bro. Ne? Aber ich bin auch der Meinung, diese Geschichte, dass man praktisch amerikanische Firmen auf fremdem Territorium dann auch dazu zwingt, nur für Amerika zu produzieren, zeigt wieder mal, wie sinnlos die Globalisierung im Endeffekt ist. Ja, das ist halt die Frage, ja, ob das wirklich jetzt so umgesetzt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon angeordnet wurde. Es war auf jeden Fall im Gespräch. Und wie die Ausgestaltung ist, weiß ich nicht, aber das birgt halt sehr viel Sprengstoff gerade im internationalen Handel, weil einerseits wollen ja alle Regierungen, dass die Warenströme weiterlaufen, außer bei Medizinprodukten. Ja, da aber gelten andere Regeln war, und das was, ist halt, ja. Was würde unsere Regierung davon abhalten, praktisch 3M dazu zu zwingen, die wegen mir zu verstaatlichen oder halt unter Kontrolle zu stellen oder ähnliches? Damit ja, die halt Gesetze für den deutschen Markt sind da ja geschaffen worden im Infektionsschutzgesetz und mit der Novelle. Ja, nicht so explizit, aber es können ja noch weitere Änderungen gemacht werden. Die Türen sind ja offen. Und hier sehen wir die Kehrseite der Medaille. Viele Sachen, die jetzt gerade aus China geliefert werden, oder also China nenne ich jetzt mal als Beispiel, weil China sehr viel Blödsinn macht und gemacht hat, auch in der Vergangenheit. Aber andere Länder machen das genauso. Die schicken die Sachen raus. Zertifizierungswege werden ja derzeit etwas lax ausgelegt. Man kann ja, normalerweise dürfen solche Sachen ja nicht importiert werden, wenn sie nicht die CE-Sachen haben und so weiter und so fort. Aber da gibt es ja Ausnahme für Medizinhersteller und das wird halt auch im großen Rahmen ausgenutzt. Und die haben ja nur ein Beispiel. Es gibt da zig Beispiele aus der ganzen Welt, aber hier waren es direkt Hunderttausende, die halt ungeprüft dann auch an die Krankenhäuser verteilt wurden und nur von einigen Krankenhäusern vor Ort auch getestet wurden, weil sie selber halt gesagt haben, ja, die sehen aber ein bisschen komisch aus, testen wir sie mal selber und dann haben die gemeldet, ach übrigens, die Masken, die uns geschickt hat, können wir nicht benutzen, funktionieren nicht für diesen Gebrauch, ja, weil es sollten halt Masken sein, die auch im medizinischen Bereich angewandt werden, also aber die haben einfach nicht luftdicht abgeschlossen und hatten andere Probleme. Ja. Ja, ja. Weil wenn das, und da passiert halt sehr viel, dass auch an Grenzen Sachen vom Zoll über penibel kontrolliert werden, weil normalerweise diese Medizingüter ja nur unter strengen Auflagen mit strengen Zertifizierungen importiert werden können und die meiste Ware, die jetzt gerade verschifft wird, die wird halt über Ausweichkapazitäten produziert, die diese Zertifizierung nicht haben. Und da tut sich der Zoll ein bisschen schwer, die Sachen schneller durchzuwinken. Aber andererseits ist es ja auch gut, weil, wie wir gerade bei dem Beispiel gesehen haben, das ist ja auch doof, wenn ein Krankenhaus 1000 Masken bekommt und die sind dann fehlerhaft und die nutzen die einfach und dann, ja. Genau, so, und ja, ich meine, das ist ja an sich ein No-Brainer, dass China, dass die Zahlen, die aus China kommen, nicht so ganz stimmen, ja, die Verhältnisse stimmen da einfach nicht so ganz und es ist ja auch nachweislich so, dass die Chinesen von Anfang an versucht haben, die Situation beschönigend darzustellen, auch gegenüber den internationalen Behörden und bis heute auch falsche Informationen geben. Einige medizinische Studien, die anfangs ja auch in der Patiententherapie angewandt wurden, haben sich hinterher herausgestellt, okay, da ist nicht nur schludrig gearbeitet worden, da sind wohl absichtlich falsche Informationen teilweise geliefert worden. Also da geht es nicht unbedingt um staatliches Handeln, aber halt auch wieder Unternehmensinteressen und solche Sachen. Ja, dass halt bestimmte Materialien für die Behandlung empfohlen wurden und die Unternehmen, die hergestellt haben, die haben sich daran noch zusätzlich bereichert und solche Sachen. Aber auch staatliche Einflussnahme, da kann nicht ausgeschlossen werden. Da geht es um so Sachen wie dass staatliche, also unter staatlicher Kontrolle stehende Privatfirmen im Ausland mit chinesischen Arbeitern vor Ort quasi Anweisungen bekommen haben, beispielsweise Masken oder andere medizinische Mittel einzukaufen. Also quasi, dass vom Arbeitgeber organisiert wird, dass die Leute in Teams losgeschickt werden, um die Sachen einzukaufen. Sowas gab es in Einzelfällen in einigen Ländern, nachweislich. Dann die ganze Angelegenheit mit der WHO, ja, wie das mit dem Informationsfluss war und dass die Informationen von Taiwan halt auch absichtlich von China unterdrückt wurden, das kann man mittlerweile an sich sagen. Also China hat sehr, sehr viel Blödsinn gemacht und hat die Situation weltweit verschlimmert und hat vor allem für ein großes Maß an Unsicherheit gesorgt, was ja von den Regierungen nur dadurch kompensiert werden kann, dass sie noch totalitärere Maßnahmen umsetzen, weil sie halt unsicher sind. Was stimmt denn jetzt überhaupt? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich meine, China macht ja generell sehr viel Blödsinn und mich stört halt die Blauäugigkeit, wie jetzt halt China gelobt wird. Oh, die sind so gut durch die Krise gekommen, sieht man auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite sieht man auch immer mehr nachweisliche Meldungen, wie gelogen China die ganze Zeit hat und was sie auch weiterhin noch für Blödsinn machen. Ja. Tja, es ist echt frustrierend. Ja, hier hat jemand so ein bisschen die humorige Sicht auf Corona nicht verloren und sagt, dass wir, also meine Generation, Generation X, die Leute, die zwischen, ich glaube, 65 und 80 ist der offizielle Korridor, geboren sind, weil wir das Glück hatten, noch in einer Welt aufzuwachsen, wo wir nicht auf ständige Stimuli angewiesen waren. Wir mussten nach der Schule nach Hause gehen mit Schlüssel um den Hals und mussten irgendwie sehen, dass wir uns den Nachmittag selber vertreiben. Fand ich einen ganz schönen Artikel und natürlich einen Artikel, der ein Foto aus Breakfast Club oben hat als Intro. Der geht an mir nicht spurlos vorbei. Einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Teenagerzeit, aus der Generation X-Zeit. Ja, wie gesagt, der Kerl hat Marihuana. Du meinst Judd Nelson? Ja, den Zitat halt. Ne? Ja. Und am Ende sind sie alle stoned. Ja. Ne, also fand ich einen interessanten Artikel. Und sorry, Boomer and two bad Millennials. Only one generation stands out as the social distancing pros. Generation X. Ja, hier haben wir einen Artikel, den hätte ich wahrscheinlich vor 2 Wochen präsentieren sollen, aber aus irgendeinem Grund habe ich das nicht gemacht, wo die ganze Sache mit dem Homeoffice und welche Tools sind gut und welche Tools sollte man nutzen, halt aktuelles Thema war. Das Thema ist jetzt fast schon durch. Also wer sich bis jetzt da nicht umgestellt hat, kommt da noch was? Ich weiß nicht. Aber hier wird von der Electronic Frontier Foundation werden mal einige meistgenutzte Systeme nicht vorgestellt, aber es wird halt auf bekannte Sicherheitsrisiken bei manchen Sachen hingewiesen. Immer unter dem Vorsichtsaspekt, das heißt, es wird auch Sachen, die vielleicht nicht so wichtig sind, werden in den Vordergrund gestellt, dass man halt trotzdem darauf achten soll. Beispielsweise gibt es bei Zoom ja eine Möglichkeit, dass die Moderatoren sehen können, okay, spielt ja gerade ein Spiel und guckt gar nicht zu, ja, anhand von den Anwendungen, die auf dem Computer ausgeführt werden. Das ist natürlich auch eine Sache, die man ausschalten kann, aber solche Funktionen werden hier in dem Artikel nochmal vorgestellt, dass wenn man die Tools nutzt, dass man halt mal in die Einstellungen guckt und das halt auch wirklich so einstellt, dass es seiner Privatsphäre entspricht. So. Und natürlich wird auch hingewiesen, dass es auch kostenfreie Tools gibt, die mit einem Ansatz der Minimaldatenspeicherung fungieren und so weiter und so fort. Aber das ist ja, denke ich, mal klar. So. Wie gesagt, das Thema ist jetzt vielleicht schon durch, aber trotzdem kann man ja nochmal in seine Einstellungen gucken, ob man alles gut gemacht hat. Ja, das ist ein sehr seltsames Thema. Die Gesundheitsdaten sind ja private Daten, die unter einem besonderen Schutz stehen nach dem Gesetz, ja, und das hat jetzt nicht unbedingt den Hintergrund der Corona-Krise, sondern es ist ein allgemeines Thema. Da gibt es auch einen Gesetzesvorschlag, der es möglich machen soll, bis 2023, also ab 2023 quasi seine Gesundheitsdaten freiwillig zu spenden. So. Die Daten dürfen ja jetzt nur anonymisiert verarbeitet werden, was ja an sich auch funktioniert. Und das Einzige, was da mit bezweckt werden kann, realistisch meiner Meinung nach, wäre, dass man mehr Leute dazu animiert, die Daten zu geben. Aber Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Es ist auch wieder ein weiterer Abbau der Privatsrechte, ja, und da müssen dann wieder Ausnahmeregelungen gemacht werden, die wieder für andere Sachen ausgenutzt werden können. Also ich sehe das sehr kritisch. Ja, die haben ja schon rechtliche Probleme sozusagen, wenn sie irgendwie Daten von fremden Leuten benutzen. Das heißt, wenn die Leute ihre Einverständniserklärung dafür geben, dann ist das immer besser. Oder wenn sie mal irgendwann nicht mehr über die Grenze kommen, wenn sie ihre Daten nicht geben. Tut uns leid, wir können sie gerne über die Grenze lassen, brauchen aber ihre Daten für. Ne? Ja, es ist halt was anderes, ob du deine Daten für ein Labor freigibst oder sowas, weil du gerade in einer konkreten Gesundheitssituation bist. Ja, da geht es was anderes. Ich meine, das ist nur heute die Art und Weise, die Funktionsweise sozusagen des Tricks, der da ausgeführt wird. Ne? Ja, also so ein komischer Vorschlag lässt den Aluhut auf jeden Fall glühen. Auch in Zeiten von Notstandsgesetzgebung. Ja. Und die glühen schon. Ah, hier, gut. Es ist ja geplant, eine App einzurichten, wie in Singapur. Und hier sehen wir mal das Informationsvideo zu dieser App, die in Singapur getestet wird. Es ist eine App. Man muss im Endeffekt die App runterladen, seinen Bluetooth einschalten und sonst muss man weiter nichts machen. Dann wird noch ein bisschen darauf hingewiesen, was das Ganze für einen Sinn hat, dass man quasi, wenn ein Fall bestätigt ist, der diese App benutzt, dass man dann anonymisiert sehen kann, man hatte damit Kontakt und dann wird man gewarnt und kann direkt im Labor anrufen und sagen, hier, ich habe gerade die Warnung bekommen, ich würde mich gerne testen lassen. So, das hat den Hintergrund, dass es ja ein gewisses Zeitfenster gibt, wann man sich A ansteckt, B andere anstecken kann und C Symptome hat. So, und da gibt es wirklich nur ein Fenster von 1-2 Tagen, wo diese ganze Sache Sinn ergibt. Ja, wenn du getestet wirst und es wird gesehen, aha, du hast heute Symptome, das heißt, die letzten 2 Tage konntest du Leute anstecken, davon wird ausgegangen, dann hat man zu dem Zeitpunkt noch 1-2 Tage Zeit, die Leute zu informieren, die Kontakt mit dieser Person hatten, bevor die selber infektiös werden und andere Leute anstecken. Das ist der Hintergedanke und das ist der einzige Sinn, der hinter dieser ganzen Angelegenheit steht. Das darf man nicht vergessen. Es geht um dieses Zeitfenster von 1-2 Tagen. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe die Symptome schon seit 2 Tagen, dann kann man zwar immer noch nachvollziehen, mit wem diese Person Kontakt hatte, aber dann kann man davon ausgehen, alle, die mit dem Kontakt hatten und infektiös waren, sind jetzt auch schon infektiös seit 1-2 Tagen und haben schon ganz viele Leute angesteckt. Also, und dann ist quasi diese Nachvollziehbarkeitskette unterbrochen. Warum zeige ich das von Singapur? Weil bei der aktuellen Diskussion immer auf Singapur hingewiesen wird. Das finde ich sehr gut. Das System von Singapur ist besser als das System von Südkorea. In Südkorea haben die das nicht nur mit dieser App gemacht, sondern die haben auch Videokameradaten und ganz viele andere Verkehrsdaten und sowas da noch mit reingerechnet, was ja hier in Deutschland irgendwie doch nicht gemacht werden soll, obwohl es ursprünglich vorgeschlagen war, aber es wurde jetzt ja doch wohl wieder gekippt, dieser Teil, mit den Meldezellenabfrage und so weiter und so fort. Ja, also dieses System in Singapur ist natürlich, hatte ich ja auch gesagt, Singapur ist ein autoritärer Staat und dementsprechend ist es nach datenschutzrechtlichen Gründen natürlich höchst bedenklich, aber es zeigt einen Weg, der unter diesen Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, vielleicht sinnvoll sein könnte und, wie manche Leute meinen, auch umgesetzt werden könnte auf eine Art und Weise, dass keine Daten anfallen, die sich de-anonymisieren lassen. Wobei ich sage, ich glaube, alle anonymisierten Daten lassen sich wieder zurückverfolgen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und wenn man genug Aufwand dahinter steckt, ist sowieso viel möglich. Ich weiß nicht, hast du den Artikel von Netzpolitik als nächstes, Chris? Weil da wollte ich dann weiter drauf eingehen. Oder ja, Corona-App hält immer mehr Zuspruch, ist auch okay. Ein Artikel von Healthcare Computing und da geht es, also wie das Konzept funktioniert, habe ich ja jetzt gerade schon ungefähr vorgestellt. Und hier werden nochmal einige politische Stimmen genannt in dem Artikel. Und an sich ist es so, dass durch die Bank alle Politiker dem positiv gegenüberstehen. Also wird das, denke ich, mal kommen. Ja. Oder habt ihr irgendwelche wirklich großartigen kritischen Stimmen zu dem Thema gehört? Weil ich habe tatsächlich keine wirklich kritischen Stimmen gefunden. Also zumindest aus Mainstream-Quellen. Ist euch was aufgefallen? Nö. Ja. Ja, gut. Und ja, in dem Artikel wird auch nochmal drauf eingegangen, dass halt wie das Singapurer Modell sich von dem südkoreanischen Modell unterscheidet, aber das habe ich ja auch schon gesagt. Und dann müsste aber als nächstes der von Netzpolitik kommen, wo gesagt wird, okay, ja, es ist möglich, diese App auf hier Corona-Tracking und Datenschutz, kein notwendiger Widerspruch. Und hier haben wir ein paar interessante Infografiken. Wenn du willst, kannst du einmal durchscrollen, während ich ein bisschen was dazu sage. Der Ansatz ist halt, dass anonymisiert eine ID gespeichert wird, lokal auf dem Telefon. Die wird jeden Tag aktualisiert. Und nur wenn ein Verdachtsfall ist, dann werden die Daten von dem konkreten Handy ausgelesen. Und über das System werden diese IDs, die in den letzten Tagen gefunden wurden, anonym quasi benachrichtigt. So, und das soll technisch möglich sein. Wie, das wird hier ein bisschen erklärt. Ja, also ich sehe das Ganze weiterhin kritisch. Also wenn man es zurückverfolgen will, wird es weiterhin möglich sein. Ob das Ganze sinnvoll ist, weil es ja nur unter diesem bestimmten Zeitfenster funktioniert, wie ich es gerade gesagt habe, ist auch sehr schwierig. Funktioniert es überhaupt? Und wie es hier aus der Grafik steht, das war eine Umfrage, was befürchten Sie quasi im Zusammenhang damit? Hauptgründe gegen eine App-Installation, warum würden Sie es nicht installieren? Mehr Überwachung nach der Epidemie, das habe ich ja auch gesagt. Wenn das System einmal etabliert ist, dann kann es halt sein, dass es standardisiert wird für andere Sachen. Ja, wir hatten ja gerade auch schon eine Gesetzgebung gegen Masern, Leute, die sich nicht gegen Masern impfen, ja, die auch stark kritisiert wurde von manchen Bürgerrechtlern, weil da halt stark an die Grenze gegangen wurde. Also schon in normalen Zeiten haben wir einen Trend zu solchen Gesetzgebungen und ich habe halt die Befürchtung, dass jetzt nach, wenn die Krise überstanden ist, dass das Rad nicht weit genug zurückgedreht wird. Aber gut, dass sie sich auf Singapur beziehen und nicht auf Südkorea, weil Singapur ist immer noch besser als Südkorea vom System her. Dass das Ganze wirklich datenschutzkonform gestaltet wird, da gehe ich einfach nicht von aus. Rein aus technischer Sicht wird das in der Umsetzung scheitern, wenn es wirklich implementiert werden soll. Es wird auf Freiwilligkeit plädiert, ja, also quasi, wenn man sich das freiwillig anschafft, dann ist es auch, ist es ja in Ordnung, sagt sogar der Bundesdatenschutzbeauftragte. Also wie gesagt, mir fehlen hier wirklich die kritischen Stimmen zu diesem Thema, ja, da wird zu Lemming-mäßig jetzt agiert. Zu Lemming-mäßig wird hier agiert. Ja. Alleine die Empfehlung, macht euer Bluetooth an eurem Handy an, das lässt mir einfach die Nackenhaare zu Berge stehen. Bluetooth sollte immer ausgeschaltet sein, außer ihr benutzt es. Ja. So. Und das Gegenstück zur internen Infrastruktur, zur Kontaktpersonenmanagement und Fallnachverfolgung, wie es so schön heißt, also das Backend, auf dem so eine App dann ja irgendwie laufen müsste, das wird halt gerade vom Helmholtz-Institut angepasst. Die haben eine sogenannte SORMAS-Plattform, die für Krisenmanagement-Einsätze in afrikanischen Ländern entwickelt haben. Da geht es halt im Endeffekt darum, dass Krankenhäuser eine Schnittstelle bekommen, wie die halt Patientendiagnosen und Anamnesen direkt an das System melden können, wenn da bestimmte Indikatoren sind, dass es im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild einer aktuellen Epidemie zusammenhängt. Und dieses System ist jetzt halt wohl implementiert worden, in Deutschland auch, und stellt dann quasi eine Schnittstelle dar zwischen einer App, die noch zu entwickeln ist, und ja, einfach nur kleine Randinformation. Das ist quasi das Backend für die App, die dann ja das Frontend ist. Ja, hier haben wir einen sehr verrückten Fall. Und zwar, in New York geht es ja hoch her und da fahren die eine Strategie, die eine italienische Empfehlung ist. Und zwar, dass man quasi normale Patienten von Corona-Patienten räumlich trennen muss, heißt Krankenhäuser nur für normale Patienten und andere Krankenhäuser an anderen Orten nur für infizierte Patienten. Und in Amerika ist es jetzt so, dass die ihre Armee-Lazarettschiffe, ich nenne sie jetzt einfach mal so, vor die zurückbeordert haben nach Amerika, außer die, die im Flottendienst gerade sind und vor Anker gelegt haben. Ich glaube, einen vor San Francisco und einen vor New York oder zwei vor New York, glaube ich. Und Mercy ist eins davon. So, und die fahren halt den Ansatz, alle normalen Kranken ab aufs Schiff und alle Infizierten in die normalen Krankenhäuser in New York. So. Und ja, da hat sich ein Lokomotivführer gedacht, ja, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Die Regierung will die eigene Regierung stürzen und jetzt hier alles übernehmen. Und ich muss darauf aufmerksam machen, dass dieses Schiff da ist, dass sich noch mehr Leute das genauer angucken. Und deswegen ist er mit seinem Zug quasi eine alternative Strecke gefahren und hat den Zug absichtlich zum Entgleisen gebracht, um damit das Schiff zu rammen. Kein Scherz. Da war einer in Hallas. So. Ja, der Artikel ist vom 1. April. Nee, das ist aber tatsächlich passiert. So. Es gibt Fotos, ja. Ja, und es ist keiner zu Schaden gekommen. Und er selber ist auch nicht zu Schaden gekommen. Er hat das Schiff auch nicht getroffen, aber es ist halt eine ziemlich krasse Angelegenheit. So. Ja, und auch wenn es vom 1. April war, es ist halt wohl so gewesen, ne? Ja. Finde ich schon interessant. Beziehungsweise, das war jetzt nicht in New York, das war in Los Angeles, glaube ich. Ja. Einfach nur ein sehr interessanter Fall. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, was machen denn die deutschen Lazarettschiffe von der Bundesmarine? Wir haben ja sowas auch. Nur bei uns heißt das Einsatzgruppenversorger. Da haben wir drei von und die sind derzeit alle im Einsatz. Und wie der Zufall will, gab es gerade eine aktuelle Meldung, auch vom 1. April, allerdings ist auch passiert, der Einsatzgruppenversorgung Berlin. Der ist jetzt in der Ägäis unterwegs und übernimmt da, glaube ich, wird da nicht als Lazarettschiff benutzt, sondern als Kommandoschiff für da eine Marinemission im Mittelmeer. Ja, ich dachte mir, wir müssen gerade alles mobilisieren und hatte mir gedacht, okay, die Bundeswehr hat doch auch Lazarettschiffe bzw. Einsatzgruppenversorger. Die können wir anscheinend noch für solche Missionen entbehren. Interessant. Interessant. Warum China Taiwan aus der WHO raushält? Ja, Deutschlandfunk redet über Taiwan. Sehr interessant. Über Taiwan wird ja nicht sehr gerne geredet. Taiwan hat ja auch sehr früh mit dieser ganzen Krise zu kämpfen gehabt und hat auch gewisse Gegenmaßnahmen implementiert, auch gewisse Softwarelösungen, gewisse internetbasierte Lösungen. Allerdings darüber ordentlich Informationen zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Ja, weil halt sehr viel Desinformation von chinesisch freundlichen Medien das Lagebild sehr verzerrt. Aber es ist im Endeffekt so, dass laut Lesart von China, Taiwan ja Teil von China ist und in allen internationalen Gremien und allen Organisationen, die halt Geld von dem chinesischen Staat auch haben wollen, gilt halt diese Doktrin. Unter anderem ist deswegen Taiwan kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation. Ja, was schon ein ziemlich starkes Stück ist. Ja, die hatten bis vor ein paar Jahren hatten die noch einen Liaison-Status. Allerdings im Zuge der verschärften diplomatischen Beziehungen zwischen China und Taiwan wurde dieser Status denen auch entzogen. Die sind jetzt nur noch an das internationale Informationsnetzwerk angebunden, nicht mehr direkt an die Weltgesundheitsorganisation, was halt zu organisatorischen und zeitlichen Verzögerungen beim Informationsfluss führt. Ja, und es ist im Endeffekt so, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Chinesen haben von Anfang an nicht nur auf nationaler Ebene, sondern halt auch in allen Gremien, wo sie irgendwie Einfluss haben konnten, unter anderem auch bei der Weltgesundheitsorganisation, dafür gesorgt, dass alles beschönigend dargestellt wurde. Und das kann man nicht anders sagen. Ja, ich weiß nicht, ob du den Financial Times Artikel auch hast. Einer, der die Verhandlungen geführt hat bei der WHO. Ja. Der kommt hier zu Wort und der stellt das Ganze so lapidar dar, dass es schon fast zum Weinen ist. Taiwan says World Health Organization failed to act on coronavirus transmission warning. Es ist nämlich so, dass Taiwan halt schon sehr früh betroffen war und schon sehr früh gesagt hat, hallo Leute, es ist so, dass der Virus hoch ansteckend ist und von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und das ist so. Ja, und das haben die Ende Dezember gemeldet. Ja, und erst 4 Wochen später hat die Weltgesundheitsorganisation das dann quasi auch anerkannt. Und der Hintergrund des Ganzen war es, wie es hier in diesem Artikel steht, dass quasi, also es ist wirklich sehr perfide, wie es hier dargestellt wird, der Verhandlungsführer stellt quasi dar, es waren wunderbare Gespräche, China war super kooperativ. Natürlich gab es ein paar Probleme beim Wording. So konnten wir zum Beispiel nicht von einem High Health Hazard reden, also von einer großen Gesundheitsgefährdung, weil auch nach chinesischen Standards das halt eine viel höhere Todesrate verfolgen würde. Und das konnten wir auch nicht so nennen und das durften wir nicht deswegen so nennen. Aber die Gespräche waren wunderbar. Also wirklich, wenn ihr das lest, das ist unglaublich, ja, wie die sich China angebiedert haben, die Leute von der Weltgesundheitsorganisation. Und das ist einfach gefährlich, weil da einfach falsche Informationen zuerst geflossen sind. Und die richtigen Informationen, es ist immer noch die Frage, sind die Informationen richtig? Man muss ja erstmal alle Informationen zusammentragen, um dann heraussieben zu können, was stimmt und was stimmt nicht. Ja, und viele Sachen, die halt aus den Gesundheitskreisen in Taiwan gekommen sind, widersprechen halt sehr vielen Sachen aus den Kreisen, die in China rausgekommen sind, wie ich es ja vorhin schon angedeutet habe. Ja, das ist ein riesiger Skandal an sich, extremer Skandal. Aber weil Taiwan und China, redet keiner drüber. Also China macht so einen Blödsinn, ist unglaublich. Ich drücke mich sehr, sehr zurückhaltend aus. Ah. Eine Branche, die auch sehr hart betroffen ist von der Corona-Krise, ist die Werbebranche. So. Generell ist es so, dass, also hier geht es um den amerikanischen Markt, aber die Parallelen, die sind weltweit sehr, sehr, sehr ähnlich, weil ja die Methoden sich sehr ähneln. So, und generell ist es so, beispielsweise lokale Berichterstattung findet derzeit ja nur noch sehr eingeschränkt statt, weil ein Großteil von lokaler Berichterstattung mit Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden, zusammenhängt. So, und auch Werbepartner hängen damit zusammen. Das hat zur Folge, dass lokale, also das sind jetzt wieder Zahlen von Amerika, aber lokale Zeitungen Werbeeinnahmeeinbrüche bis zu 95% haben. Und das sind wirklich Zahlen, die kann man wirtschaftlich nicht überleben. Das ist einfach unmöglich. Und auch überregionale Presse hat ein ganz massives Problem. Und zwar gibt es ja jetzt diese Desinformationsfilter, sage ich mal. Wo immer, wenn über Coronavirus geschrieben oder berichtet oder geredet wird, das erstmal runtergerankt wird, weil es könnte ja Desinformationen sein und es muss erstmal manuell freigegeben werden und was sie sich alle für Sperenskin ausgedacht haben auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Und davon sind natürlich auch die Nachrichtenagenturen betroffen. Bis auf so ein paar Ausnahmen, die Blankoschecks haben, ist es halt auch so, wenn halt ein angesehenes Nachrichtenmedium einen Artikel zum aktuellen Thema Corona-Krise, ich würde sagen, die meisten Nachrichtenartikel haben derzeit was mit Corona-Krise zu tun, an Nachrichtenartikel, wenn die halt diese Sachen schalten, dann wird keine Werbung geschaltet. So, das auf jeden Fall. Das runtergerankt, das kommt nochmal oben drauf, aber was auf gar keinen Fall gemacht wird, es ist nicht Brand Safety Compatible, wie es so schön heißt. Ja, die könnten genauso gut irgendwelches pornografisches Material zeigen oder die ganze Zeit Shit, Fuck, Bla, sonst irgendwas sagen. So. Es fällt halt unter diese Brand Safety Strategie und also Richtlinien. Und in diesem Artikel werden halt einige Strategien aufgezeigt, wie Nachrichtenmedien halt quasi ihre Brand Safety Tactics, wie sie es auf andere Sachen im Zusammenhang mit anderen kulturell sensitiven Themen, wie man darüber berichten kann, damit keine Werbepartner abspringen. Wie man damit umgeht. Ja, und die sind ziemlich ratlos, weil, wie gesagt, jedes Thema hat was mit Corona-Krise zu tun. Die ganzen Unternehmen haben den automatischen Modus eingeschaltet. Das heißt, es wird erstmal alles geblockt und wenn manuell überprüft wird, dauert es halt, ne? Und gerade bei tagesaktuellen Sachen ist es ja schön, wenn 3 Tage später Werbung zwar wieder freigeschaltet wird, aber es dann halt keiner mehr anguckt, weil es ein tagesaktuelles Thema war. Ja, also dieses ganze Werbemodell, Finanzierung von Medien durch Werbung war schon sturmreif geschossen und kriegt jetzt quasi den Todesstoß, weil derzeit sind ja alle nur am Surfen und die Traffic-Raten gehen hoch und hoch und hoch, aber die Werbung kann dafür nicht geschaltet werden. Das heißt, es rechnet sich nicht mehr. Das Wirtschaftsmodell ist jetzt tot. Nachfrage am Maximum, Monetarisierung am Minimum. Ja. Ja, kommen wir nach Ungarn. Ungarn steht ja immer sehr in der Kritik. Und ich möchte auch gar nicht schönreden, was sie da teilweise für Gesetzesentwürfe umsetzen, ja, und umgesetzt haben. Ja, oftmals ist es ja so, dass Ungarn aus ganz anderen diplomatischen Gründen in der Kritik steht und Sachen umsetzt, die vielleicht andere Mitgliedstaaten in ähnlicher Form haben. Nur Ungarn wird es halt negativ angerechnet. Und jetzt in der Krise ist es ja so, dass sehr viele Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und es ist halt nicht nur hier so, sondern auch in Ungarn so. Und nochmal, ich möchte da nicht schönreden, vielleicht geht er da ein bisschen zu weit. Aber, also mit Sicherheit geht er da zu weit. Die gehen ja hier auch zu weit. Aber es wird halt immer wieder kritisiert, ja, es ist unbefristet und es wird keine Frist festgelegt. Und er sagt ja, ach ja, wenn die Krise vorbei ist, dann wissen wir, dass die Krise vorbei ist und dann hören wir schon wieder auf. Und de facto wird ja hier mit der Situation auch nicht großartig anders umgegangen und deswegen ist es wirklich eine sehr scheinheilige Kritik gerade. Ja, und die gleiche Kerbe schlägt ja, dass jetzt Tschechien und Ungarn und Polen auch von dem Europäischen Gerichtshof verurteilt wurden, weil die vor ein paar Jahren sich an den Flüchtlingsverteilungsmaßnahmen nicht beteiligt haben. Allerdings wird es da gar keine Konsequenzen geben. Ja, also warum muss man die Sache jetzt so politisieren? Ja, warum muss man die Sache so politisieren? Ja. Und nochmal, ich möchte ja nichts schönreden, was in Ungarn passiert, aber man kann die gleichen Sachen hier auch kritisieren, ne? Wir leben ja auch von Merkels Gnaden und ihrer Willkür. Also das ist nur ein Eindruck davon, dass da ziemlich viel... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ist da jetzt... Tagt da jetzt das Parlament noch? Ist da, weil in Deutschland tagt das noch. Also in Deutschland ist nicht von Merkels Gnaden. Also in Deutschland ändert sich jeden Tag alles Mögliche, regen sich auch genug Leute drüber auf. Und ja, ich habe mich da nicht näher mit beschäftigt, deswegen kann ich nicht sagen. Aber wenn es so ist, wie ich es verstehen würde, dass er da jetzt quasi selber sich überlegen kann, was für Gesetze gibt oder so, dann ist es nicht zu vergleichen mit dem, was in Deutschland ist. Also, tut mir leid. Ja, es geht halt auch um Notstandsgesetzgebung, ja, dass halt in bestimmten Bereichen, die nationale Sicherheit betreffen, exekutive Entscheidungen getroffen werden dürfen am Parlament vorbei. So, und nach der Krise dann halt im Parlament bestätigt werden müssen. Und ich glaube, dieser Passus fehlt halt und die Fristigkeit fehlt halt. Und deswegen, ja, ich will da gar nichts schönreden, vielleicht stelle ich es auch gerade falsch dar. Aber ja, du hast ja recht, Chris, mit dem Parlament, dass es Parlament tagt. Aber hier ist es ja auch so, dass in gewissen Bereichen Sonderrechte eingeräumt wurden, die erstmal umgesetzt werden, bevor das Parlament darüber entscheidet. Bei uns sind aber all diese Sonderregeln sind befristet. Und das aus gutem Grund. Damit ja, halt aber eben mit der Befristung ist halt auch so eine Sache. Mir sind die Fristen nicht klar, weil die sind halt auch nicht hundertprozentig klar geregelt. Ja, es gibt zwar immer Ansätze, aber... Was meinst du denn, ja, so Fristen, die der Gesetze oder die dieses Shutdowns? Naja, dieses nehmen wir mal den Shutdown. Ja, das ist willkürlich festgelegt worden von... Die Gesetze auch. Ja, man muss ja irgendwie sagen, weil man sich das wieder anguckt, ne? Und was auch noch ein großer Faktor ist in Deutschland, sind die ganzen Bundesländer und die ganzen Unterschiede, die es da gegeben hat. Da gab es ja auch genug Aufregung darüber, über uneinheitliche Regelungen und jetzt auch, ich sehe ständig bei Twitter die Selbstständigen und so, die sich darüber beschweren, dass die Sachen alle nicht vernünftig klar sind, nicht vernünftig geregelt sind, weil du dann da an irgendwelche Landesbanken ran musst oder so ein Zeug und widersprüchliche Dinge, was Regelungen in den Kommunen angeht, von Hartz, hier Unterstützung jetzt und sowas. Also da sind schon alle möglichen, das ist nicht so, dass jetzt Frau Merkel irgendwie sagt, wie hier Deutschland jetzt funktioniert oder so. Also diesen Eindruck will ich auf gar keinen Fall hier irgendwie erwecken. Und Und ich das Ding weiß ist nicht, halt wie es in auch, Ungarn ist. in Ungarn, so wie ich das verstanden habe, ist der Herr Orban dafür zuständig, festzustellen, dass der Notzustand sozusagen vorbei ist. Und das finde ich extrem gefährlich. Ja, aber wer stellt das hier denn fest? Hier stellt das das Robert-Koch-Institut fest. Und wie gesagt, mir sind die Regeln der Fristlichkeit nicht klar. Die einzige Frist, die klar ist, ist, dass in einem Jahr ein Hier Bericht stellen vom überhaupt nichts fest. Bundesgesundheitsministerium vorgelegt werden muss. Aber, ne, das heißt, dass das dann auf du jeden hattest ja Fall, schon bei wenn den es ist, legt Schulschließungen man das da alleine, raus. hattest du ja schon alle möglichen Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Und ehe da die Politik nichts entscheidet, passiert da gar nichts. Also kann das Das RKI kann Robert-Koch-Institut. ja höchstens dem Bundestag eine Empfehlung geben, aber Ja. die Umsetzung liegt dann, wie Chris schon sagt, entweder bei den Ländern oder beim Bundestag. Also bei uns ist die parlamentarische Kontrolle noch deutlicher. Und wie gesagt, in Ungarn, wenn ich das richtig verstanden habe, entscheidet einzig und allein der Präsident darüber, ob diese Notstandsverordnung weitergilt oder ob sie aufgehoben wird. Und das ist meiner Meinung nach halt eine Einladung Ja, für aber ich wünsche mir jeden Totalitären. eine klare, unzweideutige Regelung, sowas wie im Abstand von 1 Monat oder 2 Monaten muss darüber abgestimmt werden, wird es weitergeführt oder nicht. Sowas wünsche ich mir. Und so eine klare, unzweideutige Regelung sehe ich nirgendwo. Korrigiert mich, wenn ich es übersehe. Ja, also ich weiß nur von den Sachen, die ich hier mitbekomme aus Niedersachsen, dass sie irgendwelche Stichtage haben, wo sie die Schulen wieder öffnen wollen. Und dann muss halt entschieden werden, ob das dann passiert oder ob man sich einen neuen Stichtag setzt. Aber auf jeden Fall, ja, das sind so die Sachen, die ich mitbekomme. Irgendwelche Stichtage, wo man dann guckt, was ist jetzt mit dem Stichtag? Wie ist die Lage dann? Aber auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, es ist einfach Open End und wir schauen dann mal, was wir machen mit den Leuten. Und es ist ja auch so, dass man ja jetzt auch irgendwie einen Plan entwickeln muss, wie man halt die Rückkehr zur Normalität irgendwie machen kann. Zum Beispiel halt mit diesen Apps und diesen ganzen Geschichten, was jetzt die Leute jetzt überlegen. Oder halt mit irgendwelchen Masken, Vorschriften oder was weiß ich nicht was. Diese ganzen Sachen, die jetzt halt irgendwie im Raum stehen. Ja, also ich wünsche mir einfach mehr Klarheit, weil es ist schwammig. Und ich verstehe auch, dass es schwierig ist, da Klarheit zu machen. Aber beispielsweise zu sagen, wir stimmen jetzt jeden Monat einmal drüber ab, so schwierig wäre das an sich auch nicht, das irgendwo reinzuschreiben, oder? Ja, also meines Wissens nach ist das so. Aber es ist halt nicht so, dass das ganze Land jetzt am Tag X sich zu allen Maßnahmen überlegt, wie es weitergeht, sondern es ist so, dass diese einzelnen Dinge halt alle irgendwelche Stichtage haben. Also sie haben gesagt, die Schulen sind jetzt geschlossen bis zum so und so vierten. Und dann. Ja, es wurden Stichtage genannt, aber das ist halt die Frage. Sind solche Fristigkeiten irgendwo kodifiziert? Ich habe es bis jetzt nicht gesehen. Das meine ich ja. Wo steht das in den Gesetzen denn drin, die jetzt umgesetzt werden und in den Verordnungen? Wo steht das? Ich würde es gern lesen. Kommen wir nun zu Anita Sarkeesian, einer guten Frau, den wir in Ehre halten und von der wir schon lange Fans sind und wir feiern ihre Existenz, weil sie uns viele schöne Stunden bereitet hat. Und ich lese einfach mal ihren Tweet vor. Why hasn't America frozen rents and mortgages? Why hasn't America nationalized its health services? Why hasn't America released everyone in prisons? Why hasn't America issued a shelter in place for the whole nation? Now is a good time to read up on alternatives to capitalism. Und ich fühle mich hier vindicated, also bestätigt in meinem Ausspruch, wenn ich von Kulturmarxismus rede, wenn halt dann in der Krise, ja, jetzt mach mal ein anderes Wirtschaftssystem bei Gründe. Ja, und vor allen Dingen, warum haben sie nicht alle Gefangenen entlassen? Ja, ist Also auch ich so eine meine, wenn sie jetzt Forderung. sagen würde, alle Gefangenen, die wegen Drogensachen drin sind oder so, oder alle Gefangenen, die nicht wegen Gewalt da drin sind oder so, weil Anita unbedingt will, dass die Millionäre mit irgendwelchen Betrugsmaschen unbedingt freikommen. dass die will unbedingt, dass eine Bernie Madoff wieder frei wird. Sehr lustig fand ich dazu halt auch die Meldung, dass New York das jetzt wohl zum Teil umsetzt und auch Sexualstraftäter freilässt. Anita, war das das, was du wolltest? Dass mehr Sexualstraftäter frei rumlaufen? Also es ist wohl einerseits so, gut, vielleicht bin ich da wieder erholt, der letzte Stand, den ich hatte, war, dass halt in manchen Städten, Chicago, New York, waren zwei, glaube ich, die es gemacht haben, dass die Leute, die im Jail sind, nicht im Prison, also quasi die in Untersuchungshaft sind, die werden gelassen, aber die schon rechtlich verurteilt sind, die bleiben. So ist wohl die Regelung, nur um das klarzustellen, halt dieser Unterschied zwischen Jail und Prison. Vielleicht ist ja auch nicht so ganz klar. In Antifa, der Antifascist Handbook von Mark Bray, wird ja auch die Forderung aufgestellt, dass man eben die Gefängnisse leeren sollte, weil die ganzen Leute, die ein Verbrechen begehen, ja nur unterdrückt sind vom Kapitalismus und nur aufgrund von Mangel handeln und dass sozusagen der überwiegende Anteil der Verbrecher eben freigehört. Also an sich, dass sie fordert, why hasn't America released everyone in prisons, ist an sich halt eine knallharte, ultralinke Forderung. Also aus der Ratio heraus, dass wir halt eben unterdrückt werden durchs Kapital und deswegen die meisten Verbrecher nichts wirklich Schlimmes angestellt haben, sondern eben unterdrückt sind. Also interessant fand ich dazu auch den Hot Take, der dann gleich nach diesem Tweet kam, so, ha, ja, jetzt ist euch Gamergeltern aufgefallen, dass Anita Sozialistin ist und jetzt schlagt ihr auf sie ein und bla bla bla, nix da. Das ist schon lange aufgefallen, dass die Frau Sarkeesian sozialistische Tendenzen hat. Ja, ich sag nur White Supremacist Capitalist Patriarchy. Ach was. Und selbst die freien Frauen haben das nur geschafft, das Patriarchat für sich arbeiten zu lassen, aber wir müssen das mehr kollektiv denken und tralala. Also ja, daran bestand kein Zweifel. Also. Es ist ein kleiner Account, @Lüseberg, aber ich fand's halt, den Take fand ich halt ganz interessant. Someone could convincibly make the case that Gamergate has a high body count because of what GG adjacent groups have contributed in terms of misinformation around the coronavirus. I'm not saying I would, but someone can. Also dass sozusagen Leute, die Gamergate promoted haben oder für Gamergate waren, auch Fehlinformationen zu Coronaviren liefern und deswegen wir an ISIS schuld sind, am Coronavirus und was weiß ich was an allem. Aber er hat auch nur 7 Likes bekommen von dem Mini-Account. Aber ich fand den Take einfach zu schön, deswegen habe ich ihn euch mitgebracht. Ja, ich fand es lustig, zumal andere Leute ja schon, ich glaube, der Stapel hat sowas schon vor 2 Wochen gesagt, dass er sich verbittet, dass Gamergate für Corona verantwortlich gemacht wird. Und jetzt kommen dann doch langsam die Einschläge näher. Fein. Ja, was für Fehlinformationen soll das denn bitte sein? Es schreibt ihm jemand im Chat, hat Noneed von M23 geschrieben, Mr. Meteco hat die Theorie, dass in 6 Monaten nur unter 10-Jährige übrig bleiben. Also da könnte man dann den Zusammenhang sehen, weil Meteco auch mal Gamergate-Videos gemacht hat, als er noch Internet Aristocrat hieß. Aber was? Nur unter 10-Jährige? Was? Ja, der glaubt halt, dass die Erwachsenen alle sterben werden und es wird dann hier so Herr der Fliegen mäßig. Ja, aber der Oxford-Studie, die jetzt schon 3-mal korrigiert wurde, oder was? Ich weiß es doch nicht. Ich habe das jetzt hier nur aus dem Chat. Danke an Noneed von Name23. Okay. Ja, aber ich würde halt meine medizinischen Informationen halt jetzt auch nicht unbedingt von Mr. Metocor beziehen. Ich würde eigentlich überhaupt keine Informationen von Mr. Metocor beziehen. Ja, es ist halt wie einfach nur so eine allgemeine Sache jetzt zu der Sache. Man muss da wirklich unterscheiden und da wird alles in einen Topf geworfen. Einfach zur Vorsicht zu mahnen und zu sagen, Leute, seid einfach besonders vorsichtig und seid besonders aufmerksam oder sonst irgendwas. Trag eine Maske, auch wenn es vielleicht nicht viel bringt, jetzt als Beispiel. Sowas wird ja in einen Topf geworfen, wie trinkt Bleiche oder trinkt Clorox, um das Virus im Rachen zu desinfizieren oder so ein Scheiß. Ja, das sind ja 2 unterschiedliche Sachen. In dem Rahmen sind mehrere 100 Leute an solchen Tipps gestorben. Ich glaube, es ist gegen Methanol oder so. Also, das ist ja auch das eine, da wird ja aktiv gesagt, hier, benutzt das, ja, das hilft und das ist offensichtlicher Bullshit, ja, wie trink Chlor oder trink Bleiche oder vielleicht ist es sogar nur ein schlechter Scherz von jemandem, der dann ernst genommen wird. Ne? Aber die Chinesen haben ja auch die Leute mit Desinfektionsmitteln überschüttet, obwohl die ja den Virus in der Lunge haben oder so, ne? Das ja, hat auch nichts gebracht, so. Ja, also da unterscheide ich wirklich, ne? Das, und diese ganzen Desinformationsbeschreibungen, die jetzt auch von der Weltgesundheitsbehörde quasi Organisationen auch rausgegeben wurden, die basieren ja immer in solchen Studien, da geht es darum, in Afrika haben irgendwelche Leute gesagt, ja, wenn ihr die Knochen von einem Albino esst, dann könnt ihr Krebs heilen und dann wurden Jagden auf Albino gemacht und solche Studien, die solche Sachen untersucht haben, werden da immer herangezogen und dann wird das Ganze halt auf solche westlichen Verhältnisse gemünzt. So, jetzt habe ich genug dazu gesagt zu den Desinfo. Diskriminierung mit tödlichen Folgen von Disorient. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist angesichts der Corona-Krise zum Mantra Politik und Medizin geworden. Dabei vergessen viele den strukturellen Rassismus in unseren Praxen und Krankenhäusern, findet Cem Bösodogan, oder wie man es ausspricht. In dem Artikel geht es darum, dass eben die Ferda Ackermann recht hatte und dass ja nicht persönlich die Ärzte angegriffen werden, sondern nur die Struktur und dass das ja in Ordnung ist, wenn man sich über Strukturen aufregt. Und ich fand und wo ist die Struktur unseres Gesundheitssystems rassistisch? Ja, generell. Er hat verschiedene Artikel aufgezählt, die ich mir das selber nicht angeguckt habe, aber er hat herausgefunden, dass Minderheiten unterdrückt werden von der Medizin. Nein, doch. Oh, Minderheiten werden immer unterdrückt, egal wo und wie. Das muss immer sein. Also. Ja, ich meine, denk doch nur mal an diese ganzen Medienberichte, dass da die Minderheiten die Beatmungsgeräte nicht bekommen und so. Also wenn das nicht beweist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Frieda Ackermann. Das hier war ein interessanter Artikel von Novo, den ich sehr angenehm fand. Also den solltet ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Der geht auch auf eine Handreichung von der Europäischen Kommission drauf ein. Passagen aus dem von der Europäischen Kommission herausgegebenen Handbuch zur Integration für Entscheidungsträger und Praktiker betonen implizit die bewusstseinskonstituierende Wirkung von Sprache sowie die Möglichkeit der Beeinflussung öffentlicher Meinung, strategische Bündnisse zwischen der Zivilgesellschaft, der Regierung, Forschungsinstituten und Berufsverbänden der Medien können dazu beitragen, auf einen so breit gefächerten und vielfältigen Bereich wie der Medien Einfluss zu nehmen. Damit Diversitätsstrategien erfolgreich sind, müssen Medienorganisationen Mechanismen zur Implementierung konzipieren und deren Erfolg überprüfen. Verhaltensregeln sollten darum auch versuchen, die Verwendung falscher Ausdrücke wie illegale Asylbewerber zu vermeiden. Beschwerderegime und Bürgerbeauftragte für Medien können bei der Selbstregulierung der Branche eine konstruktive Rolle spielen und auf folgende Weise die ethischen Standards verstärken. Die Leistung kann von unabhängigen Beobachtungsstellen, durchsetzungsfähigen Presseräten und anderen Integrationsakteuren überwacht werden. Zeitlich gut geplante Erhebung zur öffentlichen Meinung können die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sowie der Medien auf wichtige Themen lenken und die Umstände der Debatte zu neuen Initiativen bestimmen. Den richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung dieser Studien ist daher für Projekte zur Bewusstseinsbildung und für politischen Entscheidungsprozess entscheidend. Die Schärfung des öffentlichen Bewusstseins zu Integrationsthemen bedeutet auch, die Erwartung der Öffentlichkeit an die Reaktion der Politik zu erhöhen. Für mich hat sich das so angehört, als ob die neuen deutschen Medienmacher einen Putsch machen wollen und eine Exekutive innerhalb der Medien aufbauen wollen. Aber da habe ich vielleicht auch wieder nur zu viel reingelesen. Aber diese eine Formulierung klang auf jeden Fall so wie aus diesem Global Compact for Migration damals. Und da hieß es ja auch irgendwie, dass sie da positiv drüber berichten sollten, bitte. Und ja, es kann natürlich sein, dass das jetzt die ersten Ansätze sind, nach dem Motto, mit welchen Akteuren könnten wir das dann machen, um das irgendwie zu regulieren, weil es sollte natürlich nicht die Regierung machen, weil das wäre ja schlimm, wenn es die Regierung macht. Das müssen ja dann die Nichtregierungsorganisationen machen, weil die ja so unglaublich neutral und dem Volke verpflichtet sind und nicht ihren Partikularinteressen, wie man ja weiß. Und ja, deswegen. Aber die Handreichung selber, die lese ich mir bei Zeiten mal noch durch, aber ich hatte das einfach so ein bisschen so Putschgefühle. So. Also ich, keine Ahnung. Aber vielleicht. Mit Zwischenüberschriften wie im hermeneutischen Netz postpanoptischer Sprachbeaufsichtigung ist Islamkritik eng mit den Vorstellungen von Rassismus und rechter Hetze verknüpft. Das ist schon toll. Die monokausale Verknüpfung von Terroranschlägen mit Hate Speech zeigt auf, dass die Macht der Sprache maßlos überschätzt wird. Ja. Wer meint, die Bevölkerung in der Bewusstseinsbildung umfassend betreuen zu müssen, traut der Überzeugungskraft seiner Argumente nicht. Ja, das würde ich unterschreiben. Coronavirus, wie das Robert-Koch-Institut die Gerüchte-Pandemie unterschätzt. Und das ist halt das nächste Ding. Es gibt viele abwegige Meinungen zu Corona und die können natürlich auch Leben gefährden. Allerdings finde ich diese krasse Reaktion, die jetzt auf der einen Seite die Fact-Checker-Stuben, auf der anderen Seite die sozialen Medien an den Tag legen, dennoch sehr befremdlich, weil wir haben eine große Gefahr, dass wir das, was jetzt bei der Informationsverwirrung, was jetzt an Strategien durchgedrückt wird, um sozusagen eine Deutungshoheit aufzubauen, da haben wir eine echte Gefahr, dass wir das danach beibehalten. Und dafür graut es mich sehr. Und ich will auch nicht, dass wir unnötig Menschen verlieren. Allerdings ist halt die Meinungsfreiheit immer noch irgendwo für mich halt ein sehr, sehr hohes Gut. Weil ansonsten können wir uns auch den ganzen Liberalismus auch aus dem Gesicht abschminken, wenn wir halt die Querschläge auch nicht mehr reden lassen. Also die Leute, die jetzt davon reden, dass es nur Panikmache ist oder dass es, also die das halt in Abfrage, in Abwägen stellen, was halt offiziell zum Coronavirus verbreitet wird. Also ich keine Ahnung. Also da muss ich mal generell überlegen, ob man Freiheit wirklich als Grundordnung hat oder ob man halt Technokratie haben möchte. Also, ja. Ja. Ich muss sagen, das war tatsächlich, ich glaube, der beste Artikel, den ich je vom Korrektiv gelesen habe. Das heißt nicht viel, aber ja, die beschreiben hier halt auch sehr viel, wie die Anfragen gestellt haben zu verschiedenen Komplexen und wie die keine Informationen von den Pressestellen bekommen haben. Und es war tatsächlich recht informativ, das so ein bisschen zu lesen. Das RKI jetzt seit heute an einer repräsentativen Erhebung arbeitet, das ist auch wirklich kritikwürdig. Ja, natürlich. Aber sagen wir es mal so. Genau das, was der Abel gesagt hat mit den Sachen, die implementiert werden können, ist auch hier in dem Artikel wird wieder auf eine von diesen WHO-Studien hingewiesen. Jetzt nicht die Sache mit den Albinos, sondern die andere Sache, die immer hervorgehoben wird mit einer Ebola-Epidemie, wo halt auch politische Akteure die Epidemie ausgenutzt haben, um Kapital draus zu schlagen und halt auch nachweislich Leute dann halt Blödsinn deswegen gemacht haben und umgekommen sind. Aber das quasi als Raster zu nehmen, die Rückschlüsse, die daraus in der Situation da geschlossen wurden und einfach hier überzustülpen, ist einfach ja transparent, ja, eigentlich. Ja, das ist offensichtlich, dass das Blödsinn ist. Naja. Trotzdem der beste Artikel, den ich bis jetzt von dir gelesen habe. Differences between health workers and general population in risk perception, behaviors and psychological distress related to COVID-19 spread in Italy. Women were 4 times more likely than men to report to think it was right to limit people's freedom in order to block the coronavirus spread, and 3 times more likely to request a more severe punishment for risky behaviors. N war 349. Sagt jetzt auch nicht so viel aus, aber Frauen neigen eher dazu, die Freiheiten schneller einzuschränken. Und, wenn man das biologisch interpretieren würde, könnte man sagen, Frauen sind halt auf den Schutz ihrer Brut aus. Ja. Also allgemein heißt es aber auch, women are more agreeable. Also, ne? So, eigentlich ist es schwer zu überzeugen oder so. Oder ja, doch. Und wenn man es böse interpretieren will, kann man sagen, wenn uns irgendwann unsere Freiheit verloren geht, waren wahrscheinlich Frauen dran schuld. Ja. Das ist aber sehr böse. Ja, es ist ja so, dass ihnen das nicht so ganz so wichtig ist wie Männern. Also für vielen Männern ist die Freiheit wichtiger. Freiheit, Freiheit. Nee. Ja, der Artikel, der war auch schickig. In den letzten Monaten ist es immer mal wieder aufgetreten, dass Chinesen Proben dabei hatten mit verschiedenen Pathogenen und sind halt an der Grenzkontrolle erwischt worden. Und die haben zum Teil auch in Laboren gearbeitet und wahrscheinlich einfach nur keine Lust gehabt, den offiziellen Papierkram halt zu machen und haben halt so versucht, was mitzubringen. Und aber trotzdem ist es halt irgendwie so, keine Ahnung, wenn du halt H9N2 oder einen anderen Spaß, H1N1 ist so Influenza-Viren mit dir mitbringst und die halt nur in deinem Gepäck drin hast. Ich fand es irgendwie ziemlich schickig. Also das ist halt in den letzten Monaten häufiger aufgetreten. Und ja, der Artikel ist vom 1. April, aber der stimmt. Ja, und dazu kann ich auch noch ein paar Sachen sagen, wenn ihr schon Artikel dazu holst. Das sind halt auch so spitze Details, wo ich immer sage, China macht dumme Sachen. China macht blödsinnige Sachen und es wird nicht oft genug darüber geredet. Du redest jetzt von ein paar Fällen. Also alleine in den letzten 3 Wochen sind 15 veröffentlicht worden. Ja, solche Fälle werden aus verschiedenen Gründen halt in Amerika erstmal geheim gehalten und erst später veröffentlicht, dass solche Prozeduren da gemacht sind. Es gibt sehr viele Fälle, wo das passiert ist, dass Leute Proben hergebracht haben oder auch Proben zurückgebracht haben, wobei die ins Ausland mitgenommen haben. Das ist ja, es gibt ja auch weiterhin die Möglichkeit, die weder ausgeschlossen noch bestätigt ist, dass diese ganze Corona-Angelegenheit aus einem kanadischen Laboratorium mitgenommen wurde und so weiter und so fort. Das geschieht oftmals aus folgendem Grund. Es gibt bestimmte Beschränkungen, dass bestimmte Sachen nicht erforscht werden dürfen in Amerika, und in China gibt es einfach kaum Beschränkungen, was Forschung angeht, und da darf alles experimentiert werden und sonst was. Und deswegen werden Proben so mitgenommen, teilweise sogar auch mit dem Einverständnis der Institute, damit halt Tests und wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden können, die nicht im Heimatland gewonnen werden können. Das spielt dabei eine Rolle. So darf man nicht unterschätzen. Aber es ist auch so, dass bestimmte Sachen halt beschränkt sind, aus gutem Grund, von Regierungen, was solche biologischen Kampfstoffe angeht. Ja, und ein Transfer von einem Wissenschaftler in ein hochtechnologisches WHO-Gesundheitszentrum in Wuhan, was auch gewisse Sicherheitsstandards einhält, ist halt was anderes, wie wenn irgendwelche Wissenschaftler, wie in den Fällen, die auch in diesem Tactical Intelligence Report vom letzten Jahr drinstehen, das sind einfach Leute, die an Universitäten arbeiten und nicht im Rahmen von der WHO oder sonst was unterwegs sind. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, und es wurden auch Bilder veröffentlicht im Zusammenhang, wo halt diese Anklagen jetzt öffentlich gemacht wurden. Natürlich muss man das Ganze auch unter dem Punkt der Propaganda Amerika gegen China sehen. Ja, deswegen wird das auch so gehandhabt. Ja, also auch nicht überbewerten. Aber es passiert, es passiert. Und bei solchen Sachen kann was schief gehen, wenn jemand halt 20 solche Reagenzgläser in einer Plastiktüte und dann im Koffer halt im Flieger transportiert und nicht in irgendwelchen Spezialcontainern. Ne? Von solchen Fällen reden wir hier. Jo. Das finde ich einen sehr interessanten Artikel und eine sehr interessante Entwicklung. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, der Sprecher der Werteunion ist im Februar zurückgetreten, Ralf Höcker, ein bekannter Medienanwalt. Da war diese Geschichte, er hätte sich eine Waffe gekauft bei diesem Neonazi da in Ungarn, Migrantenschreck und so. Und der hat dann gesagt, mir wurde vor 2 Stunden auf denkbar krasse Weise klargemacht, dass ich mein politisches Engagement sofort beenden muss, wenn ich keine Konsequenzen befürchten will. Diese Ansage war glaubhaft und unmissverständlich und hat daraufhin hat er seine gesamten Ämter niedergelegt. Jetzt erinnert uns das ja, die schon ein bisschen länger hier auf dem Kanal rumhängen, an verschiedene andere Menschen, die auch behauptet haben, sie hätten Morddrohungen bekommen und dafür viel mediale Aufmerksamkeit und viel Schulterklopfen und Victim Bugs bekommen haben. Nun, bei Herrn Höcker ist es ein bisschen anders gelaufen. Man hat das nämlich ermittelt und jetzt kommt dabei raus, es gab gar keine Drohung gegen ihn. Das sei ein privates Gespräch gewesen. Da hätte also die Polizei auch gar nicht einschreiten können. Aus Datenschutzgründen kann man nichts Näheres dazu sagen. Aber ich finde es interessant, dass wie hier halt Listen and Believe halt für einen weißen alten Mann nicht gilt. In allen anderen Fällen wird gesagt, die Leute werden aus dem Internet vertrieben, die Leute werden mundtot gemacht, ihnen wird das Engagement zerstört und so weiter und so fort. Ungeprüft, ich sage nur Sibyl Schick oder so, ne, die ja auch mit einer langen Reportage diese Woche geadelt worden ist, wo nicht einer von den Tweets gezeigt wurde, mit denen sie die Leute provoziert, aber dafür umso mehr so getan würde, als wäre die 24/7 hier praktisch unter Beschuss. Ja, irgendwie gibt es da zwei Klassenrecht oder wie auch immer man das nennen will. Dem einen glaubt man, dem anderen glaubt man nicht. Also wenn, wäre es mir am liebsten, wenn alle von diesen Sachen polizeilich ermittelt werden und dann auch, wie in diesem Fall gesagt wird, nee, das hatte keinen Inhalt, das hatte keine Relevanz. Diese Drohung, das war nicht so, wie es der Herr Höcker dargestellt hat. Ich glaube, bei vielen anderen Leuten können wir darauf ewig warten. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, dass diese Doppelbewertung stattfindet. Ja, der Herr Sixtus geht jetzt anwaltlich gegen den Kai Diekmann vor, und zwar weil der Herr Diekmann ihn als Arschloch bezeichnet hat im Zusammenhang mit, was war es nochmal? Ja, er hat ihn ja gar nicht direkt als Arschloch bezeichnet. Er hat gesagt, er blockt Leute, er blockt Arschlöcher, und bei Sixtus würde er anfangen. Ich glaube, das ist hier auf dem zweiten Bild in dem Tweet, aber das ist ein Archiv. Ne? Ja. Also wie gesagt, er blockt Arschlöcher und bei Sixtus würde er anfangen. So rum hat er es formuliert. Und Herr Sixtus hat daraus gezogen, dass er wohl ein Arschloch ist. Mhm. Ja, und dann direkt mit dem Anwalt halt. Ne? Also ich meine, ja. Aber ist wahrscheinlich konsequent. So, jemand kann da nicht blocken. Und dann muss er dann den, ja, gleich kommt er dran hindern, dass er sowas sagt oder so. Ich weiß es nicht, aber. Muss er ja einen auf Schülers machen, ne? Was muss er denn jetzt machen? Darf er ihn nicht blocken oder darf er ihn nicht so bezeichnen? Nicht so bezeichnen, aber es ist ja überhaupt noch nichts geurteilt. Das ist ja jetzt nur ein Unterlassungsbegehren, wie man ja hier was gefordert lesen kann. Wird, klar. Ich glaube aber auch nicht, dass das durchkommt. Ich also. Auch nicht. Arschloch ist da zu weich, glaube ich. Und dadurch, dass er ihn nicht direkt angesprochen hat damit, sondern dass der Herr Sixtus sich den Stiefel sozusagen angezogen hat. Also ich glaube nicht, dass hier juristisch was zu holen ist. Außer für den Anwalt, der verdient Geld. Ja, aber ich meine, ja, aber einem Anwalt ist das ja nicht eingefallen. Ne? Das ist ja schon dem... Ja, aber der Anwalt hat gesagt, prima, also Geld kriege ich ja eh, egal ob er gewinnt oder verliert. Ja, also nicht. Können klagen, wenn sie unbedingt möchten. Ja, aber ich meine, da muss man sich ja eigentlich gar nicht drüber unterhalten. Also mir geht es eigentlich nur darum, was der Sixtus meint, dass es gegen sowas da irgendwie vorgehen zu müssen. Und also ja, zumal ja der Herr Sixtus. Um das klarzustellen, in der Privatnachricht hat er das gesagt. Nee, der hat das öffentlich getwittert. Ja, hat er öffentlich getwittert? Ja. Okay. Weil ich las hier nur, die folgende Nachricht zu verfassen und direkt an meinen Mandanten zu adressieren. Das liest sich mehr wie eine Privatnachricht. Aber gut. Naja, adressieren. Ja, wahrscheinlich hat er Ad Sixtus drin gehabt. Ja. Halt, ne? Ja, genau. Aber man muss halt auch mal drauf gucken, wie der Herr Sixtus sich im Netz verhält. Und der ist ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, die Leute zu beleidigen oder ihnen Namen zu geben. Es ist Und da fällt mir dann noch der Herr Pertsch zu ein, gegen den dann, ich weiß nicht, wie viele Internet-User inzwischen gegen den Herrn Pertsch ein solches Unterlassungsbegehren raushauen könnten. Also die Herrschaften nehmen sich da immer das Recht raus, beleidigend zu sein, aber wenn dann jemand kommt und den Spieß umdreht, Für noch mehr Gesetze. Der Herr Sixtus. Was ist denn jetzt die Idee? Hanau, wenn Realität nicht zur Ideologie passt. In Sachen Hanau ist ja nach einem kurzen Medienblitz ist man wieder zurückgerudert. Dass es eben doch einen rechtsradikalen Hintergrund haben soll. Was hätten sie machen sollen? Ne? Die Gesetze waren ja gerade erst verschärft. Und davor war man sich dann noch einig in den Ermittlungen, dass eben die psychische Krankheit schwerer gewogen hat. Und der Verfasser des Artikels, also reitschuster.de, meint dann, dass halt doch wahrscheinlich der hiesige BKA-Chef dann Angst hat, dass man aus ihm einen Maaßen 2.0 macht, also dass er gegangen wird, wenn er jetzt nicht hin und her rudert. Und ich sehe das relativ ähnlich. Also, weil wie gesagt, ich habe das Manifesto gelesen. Ja, der hat auch menschenverachtende, rechtsradikale Sachen hat er auch geschrieben. Der Hauptfokus von seinem Manifest war aber ganz klar, dass er paranoide Psychose hatte. Also absolut. Wenn der Gedanken eingegeben werden, gelesen werden, verändert werden, also nicht nur, dass du überwacht wirst, sondern auch, dass man direkt in deinem Kopf als Geheimdienst drin ist, das ist eher ein Zeichen von einer paranoiden Psychose wie von einer Verschwörungstheorie oder sowas. Also, aber ja. Ja, zu diesem Ding ging dann aber noch irgendwie letzte Woche so ein, also irgendwer ist da zurückgerudert auf jeden Fall von dieser offiziellen Stelle. Ich habe jetzt schon vergessen, was das war, aber auf jeden Fall wollte da jemand nochmal klarstellen, und das ist natürlich auch bei den entsprechenden Journalisten und so rumgereicht worden, dass diese Dingsbums da noch nicht abgeschlossen sind, also die Nachforschung in dem Bereich, ja, ja. Und dass sie das da schon mitrechnen, dass das alles noch irgendwie die rechte Gesinnung da noch ungeklärt ist oder so. Ja. Es ist halt das Ding, du kannst halt, also weiß nicht, manchmal geht's halt aufs Konto von einem psychisch Kranken. Sorry. Also, aber ich rechne auch nicht damit, dass sie jetzt einfach nur auf Zeit spielen mit dem Kram, also drauf warten, dass das halt alles irgendwie an abebbt und sich da keiner mehr groß drum kümmert, und dann bleibt dann nur noch übrig, die ganzen Sachen, diese, also können sie dann ein bisschen alle zeitnah drüber reden, als wäre es eine Tatsache, und ja, da kommt jetzt in die Liste oder so, ne? ICE von Hannover nach Berlin. Mann gibt sich als Adolf Hitler aus. Also da hat schon mal jemand gesagt, bei der Fahrkartenkontrolle, er müsste keine Fahrkarte haben, weil er ja schließlich Adolf Hitler ist und dürfte dann umsonst fahren. Django zahlt nicht, Django hat eine Monatskarte. dabei hat er doch die Autobahnen gebaut, nicht die. Ja, sollte man meinen. Ne? Und der Zugführer war ja eigentlich auch nicht. Also von daher. Aber ja, scheinbar ist der Mann dieser Meinung gewesen, und in Hannover haben sie ihn dann aus dem Zug rausgezogen, und ein Richter hat wohl angeordnet, dass der Mann erstmal in die Psychiatrie jetzt eingeliefert wird. Und das ist dann wohl geschehen. Nach diesem Vorfall. Ja, das ist schon sehr seltsam. Da ist entweder ein richtig schlechter Trip gewesen oder er ist in der Psychiatrie erstmal gut aufgehoben, ja. Er hätte sagen sollen, dass er Trans-Hitler ist. Puh. Ja, aber das ist ja relativ häufig, dass wenn du psychotisch bist, dass du dich in berühmte Personen reinversetzt. Also, dass du Jesus bist oder Napoleon, der Papst oder Hitler. Also, das müssen nicht immer unbedingt positive Identifikationsfiguren sein, sondern können auch negative sein. Aber es tritt tatsächlich bei Psychosen häufig auf. Also, wundert mich nicht, dass er in die Psychiatrie überwiesen worden ist. Also, Hatte der denn auch ein Kostüm an und sonst was? Gibt es da noch irgendwelche lustigen Randdetails? Also vom Kostüm habe ich in den Mediendingern nichts gelesen. Ich denke nicht. Faschismus und Ökologie, eine brisante Mixtur. Ja, da haben wir hier die Gegneranalyse, antiliberales Denken von Weimar bis heute, wo man jetzt auf den Zug aufgesprungen ist, dass ja der Ökofaschismus bald groß im Kommen ist und man sich dagegen zur Wehr setzen möchte. Und ich mich dann frage, ob dann Greta überhaupt noch gesendet werden darf, weil es ja dann nur Wasser auf die Mühlen der Faschisten ist, wenn man Ökologie toll findet. Und scheinbar war der Typ, der das Wort Ökologie selber geprägt hat, ein völkisch-nationaler. Also fand ich auf jeden Fall interessant. Also, aber der Artikel an sich gibt auch nicht so viel her. Dieses Gegneranalyse finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Also die ist von Demokratie Leben und der Bundeszentrale für politische Bildung und irgendwie der Think Tank, der dahinter steht, der ist mir suspekt, so überliberal, globalistisch, was weiß ich, komische Leute. Progressive, die sich liberal nennen, so irgendwie. Aber ja. Evolution selects for loners that hang back from collective behavior, at least in slime molds. Also da hat man so Schleim gehabt mit Bakterien und wenn die angefangen haben zu hungern, dann haben die so eine kollektive Aktion gemacht, dass sie so ein Häufchen von Schleim gebildet haben, um besser zu überleben. Und man hat festgestellt, dass nicht alle sozusagen Mitbewohner oder Teamspieler von diesen Bakterien, dass die sich eben nicht alle kollektiv zu so einem Häufchen zusammengefunden haben, sondern dass manche aktiv nach Kommunikation mit den anderen Bakterien sich zurückgezogen haben und sozusagen als Einzelkämpfer, als Loners, sich von der Masse zurückgezogen haben. Und darauf möchte ich halt nochmal im Speziellen halt drauf eingehen, dass wenn wir Informationen haben und sozusagen der Hauptnarrativ klar ist, sei das jetzt Corona, sei das politische Ereignisse, sei das eine Wahl, sei das ein Börsenzusammenbruch, was es auch ist, wir haben das als kollektive Überlebensstrategie in uns eingeprägt, dass bestimmte Subgruppen von der Bevölkerung sich aktiv gegen den Mainstream stellen, weil das in der Vergangenheit eine gute Überlebensstrategie war, wenn sozusagen nicht alle mit der Gruppe wie die Schäfchen über den Abgrund drüber gelaufen sind. Dass wir mittlerweile selten in den Abgrund reinlaufen und es relativ gut läuft, das sei mal dahingestellt, aber an sich ist es eine evolutionäre Überlebensstrategie, dass wenn man eine kollektive Aktion hat, dass sich manche eben auch dagegen stellen. Das ist zwar dann relativ primitiv von der Natur organisieren, aber es ist sozusagen eine Gruppendynamik, die man selbst bei Bakterien halt sehen kann. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass man halt auch Minderheitenmeinungen schützt, auch wenn die zum Teil furchtbar sind. Wenn jemand sagen will, Tuberkulose ist eine Verschwörungstheorie, es gibt's gar nicht, dann soll er das machen. Genauso wie wenn jemand, weiß ich nicht, mit 9-11 Probleme hat oder was es auch immer ist, bin ich immer eher der Meinung, dass es wichtiger ist, dass man die Minderheiten schützt, die Minderheitenmeinung, weil es eben uns halt in die Wiege gelegt ist, dass manche Menschen halt einfach diesen Hauptstrom in dem nicht mitschwimmen können und man dann Leute dafür bestraft, halt dafür, dass es so sind, wie sie sind und das halt nicht richtig ist. Ja, da gibt es auch so eine entsprechende Untersuchung zu, dass sie, wie war das denn, dass sie getestet haben, wann die Leute zustimmen und wann sie dann nicht mehr zustimmen oder so. Und wenn irgendwie 60% der Leute alle, also im Prinzip zustimmen, dann gibt man auch viele um und stimmen wieder mit, stimmen auch mit zu sozusagen. Aber wenn dann eine bestimmte Grenze überreicht ist von 90 oder sowas, dann gibt es immer wieder welche, die dann sagen, nee, da mache ich jetzt aber nicht, erst recht nicht mehr mit. Ja, genau. So als, ja, als Anzeige für das Misstrauen, nehmen einfach das Vertrauen der anderen oder so. Ne? Und deswegen, ja, Minderheitenmeinungen schützen, auch wenn sie zum Teil garstig sind. Nur die garstigen Meinungen sind es wert zu schützen. Wenn du eh mit drüber einstimmst, dann gibt es nichts zu schützen. Also, ja, da ist genau die Presse so ein bisschen immer, oder ja, man sagt ja so ein bisschen am Kratzen, ob sie da nichts falsch machen oder so. Bei vielen habe ich eben den Eindruck, Das ist so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und Sorge haben, dass sie irgendwas fragen könnten, was hinterher Aluhutmäßig ist oder irgendwas fragen könnten, was die AfD, was ja dann in deren Narrative gut reinpasst oder sowas. Und dann leidet natürlich die Offenheit der Presse. Ne? Deswegen sollte man das natürlich auch ein bisschen mehr akzeptieren, jo, bin ich deiner Meinung. Blutspendenknappheit in Corona-Krise bekämpfen, Spendenverbot für homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen abschaffen, ist ein Antrag der FDP, der eben die Blutspendenverordnung halt zumindest zeitweise ausgesetzt sehen möchte oder verändert sehen möchte und im Idealfall eine dauerhafte Änderung dieser Regelung abverlangt. Und ich bin da ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Damit, soweit ich das nachvollziehen kann, gibt es sehr gute medizinische Gründe, bestimmte Gruppen auszuschließen. Das ist zum Beispiel, wenn du Depressionen hast und Antidepressiva bekommst, das so nicht spenden. Wenn du viele Partner hast, also wenn du sehr freizügig dein sexuelles Leben auslebst, fällst du raus aus der Spendengruppe. Und nach meinem Kenntnisstand ist es halt einfach sehr klug und richtig, bestimmte Menschen auszuschließen davon. Und hier wird halt davon geredet, dass das eine Einschränkung, eine Diskriminierung ist. Und es widerspricht halt meinem medizinischen Wissen, aber was das auch ist immer. Doch meines Wissens, kommt das aus der AIDS-Geschichte, oder? Ja, definitiv. Ja, also was ich mich bei dieser Geschichte halt immer frage, ist, was ist denn jetzt der Stand? Also haben wir jetzt irgendwie die Möglichkeit, solche Sachen schnell zu testen irgendwie? Nee, oder? Du gehst damit das Risiko ein, dass Leute AIDS bekommen und also HIV. Also haben wir sie nicht, die Möglichkeiten, oder wie? Weil das weiß ich halt immer nicht. Also ich frage das auch alle Leute, die mit dem Kram ankommen, aber ich habe keinen Plan. Ich habe da noch nie. Wird dein Blut nicht getestet, wenn du spenden gehst? Dein Blut wird getestet, allerdings gibt es halt ein Zeitfenster, in dem du halt spenden kannst und trotz Tests HIV weitergibst und die Blutkonserven kaputt gehen wegen halt der Infektion. Und deswegen tut man bestimmte Gruppen, die halt Hochrisikogruppen sind, ausschließen. Also. Und ja, also in meinen Augen wird das halt dazu führen, dass du halt mehr HIV in der Bevölkerung hast, aber okay, vielleicht habe ich ja auch keine Ahnung und bin nur dumm, weil FDP verbreitet es mit, alle wissenschaftlichen Daten sprechen für uns, es sind nur Vorurteile. Und da habe ich halt andere Sachen dazu gelesen in Literatur über AIDS, aber was auch immer. Wir wollen ja keine bösen Menschen sein, die auch. Das klingt auf jeden Fall merkwürdig, wenn du meinst, man könnte es weitergeben, aber nicht prüfen. Also ich meine, entweder das Virus drin oder nicht. Ne? Also. Ja, aber du hast ja eine Inkubationszeit, bis eben der Test anschlägt. Und du tust damit ein Zeitfenster aufbauen, wo du halt nicht hundertprozentig sagen kannst, dass die Blutkonserve verunreinigt ist oder nicht. Also. Ja. Und genauso ist es ja auch mit Menschen, die eben transgeschlechtliche Menschen, da bezieht man das aufs eine, auf deren Sexualverhalten. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wenn du halt Hormonersatztherapie hast, dass es halt genauso ist, wie wenn du Medikamente nimmst und das ist halt alles nicht so gut. Also, ja, da hatte ich jetzt auf jeden Fall die Woche über so ein Ding gesehen wegen Sexarbeit. Und da muss ich halt, also was jetzt Trans-Kram angeht, da muss ich halt leider sagen, also nach allem, was ich weiß, jetzt gehört habe von irgendwelchen Leuten wie hier dieser Blair White, der YouTuberin und so, scheint das bei denen in dieser Community auf jeden Fall verbreitet zu sein, diese Sexarbeit. Ja, es ist ja auch so, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber war es nicht so, dass 50% der homosexuellen Männer im Schnitt über 500 bis 1000 Geschlechtspartner haben, weil eben Männer generell einen höheren Sexualtrieb haben und wenn die Frau nicht dauernd Nein sagen kann und die Männer nur unter sich sind, es eben zu ausgelassener Stimmung kommt und dass dadurch halt auch Infektionsraten halt auch einfach höher sind. Also die richtige Statistik, die müsste ich nochmal nachgucken, aber das habe ich aus And the Band Played On, Politics, People and the AIDS Epidemic von Randy Schiltz, ein Buch über AIDS. Und Ja, aber das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Geschichte, die sich nur auf die Vergangenheit bezieht, oder ist das noch aktuell? Weil das ist halt die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle bei diesem Thema halt. Also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es eine Berechtigung gab für diese Regelungen. Ich habe nur keine Ahnung, ob die alle noch zeitgemäß sind. Also. Soweit ich das weiß, sind die noch zeitgemäß. Also. Was ich nicht verstehe, ist, was ist denn das Problem? Also klar, wir könnten mehr Spenderblut bekommen, aber wir würden dann halt riskieren, dass das Spenderblut eventuell kontaminiert ist. Ist es, also warum regt man nicht eher an, dass Leute mehr spenden aus den Gruppen, wo die Gefährdung niedriger ist? Warum kommt man Ja, jetzt mit so einem Ding um die weil Ecke? man das schon lange so möchte. Ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, dass ja diese Gruppe auf jeden Fall innerhalb von der FDP auch eine sehr starke vertretene Gruppe ist, ne? Also jetzt die Homosexuellen. Das ist definitiv so. Und die möchten das natürlich gerne haben. Und ich kann Ja, das aber auch. warum? Also ich verstehe gar nicht Ja, so den. insofern, Ist das. dass es halt ja schon so ist, du kommst da an und dann sagen die Leute, nee, du darfst nicht, weil du bist ja total umtriebiger Mensch und so. Das ist ja auch irgendwo eine Unterstellung. Das wissen die Leute nicht. Das muss ja auch nicht bei jedem stimmen halt, ne? Nee, Das ist natürlich ja nicht, einfach nur so aber. ein. Aber es geht doch hier um den Schutz der Gemeinschaft. Also es ist. Ich sehe jetzt Blutspenden einfach nicht als Grundrecht. Irgendwie so. Oder als irgendwas, Ich wo meine, dann. sowieso nur als Plasma ist das, macht das nicht einen Unterschied? Auch in dieser viralen Dings? Ich weiß es nicht. Ja, aber Plasma und Blutspende sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Soweit ich das weiß. Weil für Plasmaspende musst du doch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So hatte ich das verstanden. Gesund sein, heterosexuell offensichtlich. Und so. Nee, Weiß ich auch nicht. genetisch irgendwie. Aber ich bin da absolut kein. Die machen das wieder, weil das irgendwie weniger Platz verbraucht oder so. Weiß es Also nicht. es gibt ja eine schöne Liste, ne, dauerhafte Ausschlusskriterien von der Blutspende, Leute, die Herz- und Gefäßkrankheiten haben, schwere Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Blutgerinnungsstörungen, wiederholte Ohnmachtsanfälle oder Krämpfe, Diabetes, Hepatitis, bla bla bla, Syphilis, natürlich Krankheiten, Krankheiten, Krankheiten, Empfänger von Xenotransplantaten, Frischzellen tierischen Ursprungs, Personen, die illegale Drogen konsumieren oder Medikamente missbräuchlich zu sich nehmen. Also es gibt ja ganz viele Sachen, ich habe jetzt natürlich nicht alles vorgelesen, die da Kriterien sind, ja, Allergien und. Der Katalog ist so lang, das hat ja einen Grund. Oder werden diese ganzen Kriterien jetzt auch über Bord geworfen? Ne, sagen wir mal so, wird jetzt gesagt, okay, wenn jemand nur Gras raucht, dann darf er, aber wenn jemand Koks nimmt, dann nicht. Oder wie, oder was? Ja, Nee, also wenn es damit medizinische die Gründe hat, Analogie dann stimmt, hat es nun mal. müsstest du jetzt sagen, alle Leute mit kurzen Haaren, die sind ja sowieso alles Kiffer, also werden die jetzt schon mal von vornherein ausgeschlossen, weil wir wissen ja alle, dass das Kiffer sind. So, Also ich das. kann das ja vom Prinzip her verstehen, ja, dass man nicht will, okay, dir wird jetzt unterstellt, du hast einen umtriebigen Lebensstil. Den Punkt kann ich nachvollziehen, aber die medizinische Vorsicht einzuhalten, halte ich hier auch an sich mehr geboten, im Zweifelsfall eher vorsichtig zu sein, wie bei allen anderen kleinen Kriterien, Allergien oder so. Also, Nee, ne? das ist der strukturelle Rassismus gegen Menschen, die Allergien haben. Wie gesagt, auf der einen Seite kann ich das verstehen, so wie du es dargestellt hast, aber es ist ja auch nicht so, Ja, aber dass man da das. hingeht und dann wird gesagt, oh Gott, nein, du bist zu umtriebig, deswegen darfst du nicht, Ja, sondern doch, im das Endeffekt wird wären die das ja Kriterien, tut mir gesagt, leid. weil das geht ja nur um eine Risikogruppe an dem Fall. Ne? Also, du sagst ja einfach nur, wir schließen jetzt die ganze Risikogruppe aus, weil es halt eine Risikogruppe ist. Und wie Ja. Abel schon sagt, ist das nicht grundlos auf jeden Fall? Die sind ja halt eine Risikogruppe. Aber ich will ja nur darauf hinaus, dass die ganze Krux an der Sache halt wirklich eben dieses Ding ist, dass sie es nicht möchten, als Risikogruppe gesehen zu werden, weil das halt für manche Leute halt auch einfach unfair ist. Es ist halt so, ne? Weil wenn du jetzt keine so und so viel Partner da irgendwie hast oder vernünftig dich schützt und so, dann ist es ja auch ungerechtfertigt, dass man dich jetzt davon ausschließt. Ja, aber das ist halt gerade die Krux an der Sache. Geben, da sich irgendwelche freiwilligen Auflagen aufzulegen, die nachzuweisen, aber gut, das ist natürlich auch kein guter Weg. Soweit ich weiß, ist es ja auch jetzt schon so, dass du denen da irgendwie sagen kannst, das sind ein Jahr oder so, darfst du, glaube ich, keinen Sex mehr haben oder so, dann geht das oder so. Ja, das ist auch keine wirklich gute Lösung. Ja, das nee. Ist einfach Vorsicht, nee. Wie wäre es, wenn wir einfach die Incels, die brauchen wir doch eh nicht. Dann nehmen wir die und saugen die komplett aus. Komplett leer, ja. Können sich auch mal nützlich machen, meinst du. Ja, ja, obwohl, also das ist mir auch die Woche über durch den Kopf gegangen, weil jetzt sind ja die ganzen Leute, gibt ja auch bei Twitter alle möglichen Leute, die schon drüber reden, dass sich irgendwer bei Tinder mit ihnen verabreden will und man doch jetzt sich trennen muss und so. Also die Insta-Rebellion steht, glaube ich, kurz vor der Tür, ne? Wenn das mit dem Social Distancing nicht bald ein Ende hat, dann sind die Leute ja alle Incels und dann werden die, das ist ja der Anfang für Alt-Right und so, haben wir ja gelernt bei den Medien und es kann nicht sein, dass die Medien uns Quatsch erzählen, von daher halte ich das ja dann für ein realistisches Szenario. Also die werden ja alle rechtsextrem in naher Zukunft. How to be an adult, Keegan's Theory of Adult Development. Ich habe einfach nur die Tage auf Twitter die Grafiken aus diesem Artikel gesehen und ich fand es eine ganz interessante psychologische Theorie. Ich habe das Buch jetzt dazu selber leider noch nicht gelesen, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Stufenmodell von der Entwicklung von Menschen und wie das mit Identität zusammenhängt und wie du dich selber wahrnimmst, wie Kinder sind und wie Menschen sich weiterentwickeln können. Wenn du etwas runterscrollst, oder kannst du es auch schließen, egal. Ist auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Kommen wir nun zu Snow Crash, einem wunderbaren Buch, das mir empfohlen worden ist, von meinem herzallerliebsten Marx Affe. Das Buch soll in einem bisschen dystopischen, libertären Zukunft spielen. Die fand ich jetzt nicht ganz so dystopisch. Ich fand es eigentlich total klasse, dass die Staaten sich aufgelöst haben und du dann so Stadtstaaten hattest, die als Firmen organisiert waren. Und das ist ein Roman, der auf jeden Fall ziemlich lustig daherkommt, weil halt einfach das Szenario halt interessant gewählt ist und der Plot auch ganz interessant ist und auch die Idee, dass eben Virus mimetisch sich vervielfältigt, dann wie man den einsetzen kann und ob nicht auch Menschen unter dem Virus leiden können und ja oder nein, fand ich einfach ganz interessant. Also das Buch Snow Crash basiert ja auch auf einem anderen Buch, also sozusagen die Plot-Idee dahinter. Die basiert auf, wie heißt das noch gleich, The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind von Julian Jaynes. Also von dem wurde die Idee entlehnt und ich fand es ganz interessant, also wie der Roman aufgebaut ist. Also ich kann es euch sehr zu empfehlen, das zu lesen. Also das Snow freut Crash. Mich, dass es dir gefallen hat. Ja. Kommen wir zur Finanzwirtschaft. Bloomberg, World's Biggest Wealth Fund, drag closer to dumping assets. Okay, World's Biggest Wealth Fund, ja, einer der größten staatlichen Fonds, staatlich gemanagten Fonds, der norwegische staatliche Ölfonds. Ich würde nicht sagen, dass es der größte ist, aber okay. Es geht im Endeffekt darum, dass im Zuge der Ölpreiskrise jetzt sehr viel normale Regeln am Markt ja nicht mehr gelten und ein Ölpreis, staatlicher Ölpreisfonds ist davon natürlich besonders betroffen. In der Vergangenheit ist es so, dass der Staat hat Zugriff auf diesen Fonds und der Staat und der Fonds schüttet Sachen für staatliche Programme aus. Ein Beispiel, zum Beispiel gibt es einen Studienfonds für Norweger, wenn die volljährig werden, dann kriegen die zinsloses Darlehen oder vielleicht sogar Zuschüsse aus diesem Fonds, nicht aus Steuermitteln. Ja, also das ist eine sehr interessante Verankerung, die dieser Fonds mit der gesamten Staatsfinanzierung in Norwegen hat. Ist sehr ungewöhnlich und auch dient den norwegischen Interessen sehr gut. Aber jetzt ist es im Endeffekt so, dass der Staat Norwegen halt auch sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Und da er Zugriff auf diesen Fonds hat, nutzt er das auch. Und der Fonds ist zwar sehr gut prall gefüllt und rein theoretisch steht er auch im vollen Umfang für solche Sachen zur Verfügung. Aber gut, es besteht jetzt keine Gefahr, dass der irgendwie massiv schrumpfen wird oder sowas, aber er hat jetzt halt einen gewissen Triggerpoint erreicht, weil wahrscheinlich ja, also normalerweise ist es so, alle Gewinne und Dividenden und Überschüsse können bis zu 100% abgerufen werden, das ist gar kein Problem. Allerdings ist jetzt das erste Mal seit 30, 40 Jahren der Fall, dass mehr abgerufen werden muss. Und deswegen muss jetzt erstmalig der Fonds quasi Anteile verkaufen. In den vergangenen Krisen ist es immer so gewesen, dass die Ölpreise zwar gefallen sind, aber weiterhin stetig gewesen sind und ein sehr guter Überschuss erwirtschaftet werden konnte. Und der Fonds tatsächlich sogar in Krisen billig Anteile an Unternehmen kaufen konnte und somit sogar aus Krisen immer gestärkt hervorging. Und jetzt ist die ganze Weltmarktsituation der Fall, dass das nicht mal mehr möglich ist, weil so viele Mittel aus dem Fonds rausgenommen werden müssen, dass der Cashflow nicht ausreicht, sondern ein paar Assets verkauft werden müssen und dementsprechend der Fonds seine Strategie nicht mehr weiter verfolgen kann. Normalerweise würde der Fonds jetzt billig Unternehmensanteile kaufen, um durch die Krise zu kommen, weil der Fonds so gestrickt ist, dass der quasi resilient ist oder antifragil oder wie man es auch mal bezeichnen will. Und ja, der muss jetzt quasi seine gesamte Wirtschaftsform wahrscheinlich in den nächsten Jahren umstellen, weil das sonst einfach nicht mehr wirklich funktionieren kann. Und das ist einfach nur ja, die Weltwirtschaft verändert sich jetzt auf jeden Fall. Ja, also nach der Krise wird es nicht so sein wie vor der Krise. Es wird sich sehr viel verändern. Und das ist ein sehr makroökonomischer Indikator, aber ja, wird Norwegen noch so ein gut ausgestattetes Sozialsystem nach der Krise haben können? Wie? Naja, aber das ist ja nicht nur die Krise, es ist ja auch der crashende Ölmarkt, oder? Vor allem bei Norwegen. Also wir haben ja jetzt hier OPEC gleich wieder als nächstes, aber nochmal in Bezug auf Norwegen, die müssten doch auch vor allem darunter leiden, dass der Ölpreis fällt. Ja, die erzielen Überschüsse, aber die Projektionen gehen halt davon raus, ich glaube, 14 Milliarden Überschüsse waren prognostiziert. Es werden maximal 10 bis 12 sein, aber es müssen irgendwie 20 entnommen werden. Das ist die Größenordnung, um die es jetzt geht. Das ist nicht so signifikant viel, dass der Fonds grundsätzlich gefährdet ist in seinem Bestehen, aber es funktioniert nicht so in der Vergangenheit mit dieser Mischform, mit der Staatsfinanzierung, dass Teile des Sozialsystems draus gespeist werden und gleichzeitig der profitabel laufen kann. Das wird nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Ja. OPEC-Meeting is delayed as Saudi and Russian tensions flare. Ja, der Ölpreiskampf. So, selbst ohne die ganze Corona- und Wirtschafts-Shutdown-Angelegenheit ist das eine Sache, die halt eine Weltwirtschaftskrise auslösen könnte von der Größenordnung, weil sich das weiter verschärft hat. Was war passiert? Saudi-Arabien hatte mit der OPEC gebeten, dass man weniger Öl auf den Markt wirft, weil die Nachfrage ja zurückgeht. Daraufhin hat Russland gesagt, nein, wir produzieren jetzt 2% mehr. Daraufhin hat Saudi-Arabien gesagt, okay, dann produzieren wir jetzt mal 20% mehr. Die Zahlen stimmen nicht ganz, einfach nur, um die Größenverordnung klarzustellen. Und dadurch ist der Ölpreis jetzt halt wirklich auf ein historisches Tief gefallen, was wirklich lächerlich ist. Und die Ölproduktion, Exploration und Transport eigentlich mehr oder weniger unwirtschaftlich macht weltweit. Und auf jeden Fall im internationalen Handel. Es ist einfach wirklich dramatisch, ja, und es kann so nicht weitergehen. Es ist nicht nachhaltig für alle Länder, ja. Selbst Russland hatte ja gesagt, wir können das mehrere Jahre durchhalten. Die Benchmarks, die sich da gesetzt haben, die haben sie auch alle schon gerissen. Deswegen wollten sie sich jetzt am Montag treffen und wie quasi auf dem Markt gemunkelt wird, eine Vereinbarung treffen, die unter den derzeitigen Rahmenbedingungen das Ölangebot auf dem Weltmarkt so weit einschränken würde, dass wieder ein Ölpreis von $34 pro Barrel kommen würde. So, was immer noch sehr niedrig ist, aber man kann die Wirtschaft weiterlaufen lassen. Ja, das ist ja aber auch da hat man schon einen Fuß in der Planwirtschaft, oder? Ja, also das mit dem Ölpreis, ich meine, OPEC ist das ölpreisbildende Kartell. Es ist schon im Namen, ne? Also das ist nicht neu. Das nur so, das ist schon immer so. Aber das ist halt auch ein Thema für sich mit Saudi Aramco und so weiter. Deswegen, da will ich jetzt nicht einsteigen. Aber der Punkt ist der, dass man sich treffen wollte. Allerdings sind jetzt die diplomatischen Beziehungen wieder hochgeflärt. Ich habe ja vorhin gesagt, wie das Ganze stattgefunden hat. Und ja, weil Saudi-Arabien halt so total übertrieben hat, sag ich jetzt, ist der Preis einfach so rapide in den Keller gegangen. Und Saudi-Arabien sagt jetzt halt, ja, nur Russland ist schuld daran. Und deswegen müsste Russland sich jetzt halt besonders viel einschränken, wenn man diesen Floor von 34 da einziehen will. Und das will Russland natürlich wieder nicht. Ja, und deswegen haben sie das Ganze jetzt noch mal ein paar Tage verschoben. Das heißt, das Chaos geht ein paar Tage an den Märkten weiter. Also der Punkt ist der, der Ölpreis, der gerade an den Märkten gehandelt wird, der spielt einfach nicht mehr die realen Werte da wieder. Ja, es die technischen Grenzen, ja, die realen technischen Grenzen sind jetzt quasi durchbrochen. Das ist ein riesiges Verlustgeschäft derzeit. Alle arbeiten nur noch aus den Reserven heraus und es ist eine sehr seltsame Situation, auf jeden Fall. Ja, ein Beispiel ist auch, Rosneft hat sich jetzt aus Venezuela zurückgezogen, aus verschiedenen Gründen. Ich habe es ja gerade gesagt, einfach weil es nicht mehr profitabel ist und weil man einfach alle Preisgrenzen nach unten durchbrochen hat, dass es eigentlich schon profitabler ist, einfach nichts mehr zu machen, ja, in gewissen Regionen und in gewissen Werken, ja, und naja. Aber ganz anderes Thema. Venezuela, was passiert gerade? In Amerika hat jetzt eine riesige internationale Militäraktion gestartet, um quasi gegen unter dem Titel Enhanced Narco-Terrorism Combat, Enhanced Combating of Narco-Terrorism and Trade, so. Und ich wage jetzt einfach mal die Prognose, dass da die 20 plus Kriegsschiffe, die da gerade in der Karibik um Venezuela rumfahren, nicht ohne Grund da sind. Gleichzeitig wurde vom State Department, glaube ich, wurden mehrere internationale Anklagepunkte gegen verschiedene Regierungsbeamte der Maduro-Regierung erlassen. Ja, also quasi ja, da wird gerade eine militärische Intervention vorbereitet. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Venezuela ja schon ein Failed State an sich gewesen, schon vor Monaten. Ja, mit marodierenden Banden, alles Mögliche. Ja, und ich meine, die Geschichten weiß ja jetzt jeder. Und es ist halt so, dass es schon fast Somalia-Verhältnisse angenommen hat. Ja, dass halt die venezuelanische Marine mit Tricks versucht, Schiffe in Hoheitsgewässer zu locken, um sie dann quasi zu beschlagnahmen. Ja, da gab es jetzt gerade wieder so einen Fall, den kann man entweder also es gibt drei Theorien. Die eine Theorie ist, dass es eine Geheimdienstoperation war. Das war ein Eisbrecher-Forschungsschiff, ja, das quasi in Konfrontation mit einem venezuelanischen Militärboot gekommen ist. Und das venezuelanische Boot hat dieses Schiff gerammt, aber da es ein kleiner Eisbrecher ist, ist quasi das venezuelanische Schiff gesunken. Und das Ganze war in internationalen Gewässern. Und Venezuela sagt, ja, das war eine Geheimdienstaktion von Amerika, deswegen. Dann war es einfach nur ein Schiff, was von A nach B gefahren ist und die Venezuelaner wollten quasi wegen der Technik und wegen dem Proviant an Bord und sowas das Schiff quasi kapern, weil die da schon so verzweifelt sind. Somalische Verhältnisse, Punkt, Punkt, Punkt. Oder es gibt ja derzeit, Amerika hat ja neben den internationalen Sachen, die da gerade militärisch und diplomatisch und mit Geheimdiensten machen, haben die ja auch öffentlich Kopfgelder auf Regierungsbeamte in Venezuela ausgelobt. Vielleicht waren das so ein paar, irgendwie vielleicht eine private Sicherheitsfirma oder so ein paar Kopfgeldjäger. So, also und alle diese Sachen könnten derzeit in Venezuela passieren, weil in Venezuela so dramatische Verhältnisse herrschen. Ja, und das Letzte, was sie hatten, war noch so ein bisschen Öl, beziehungsweise riesige Ölreserven, aber so ein bisschen Ölförder- und Transportkapazitäten. Ja, weg, ne? Weg. Ja, und weiter Amerika. Amerika hat ja seine Militärstrategie dahingehend verändert, dass sie das Südchinesische Meer als potenziellen Konfliktherd stärker in den Fokus nehmen wollen, sage ich mal vorsichtig. Und die größte Strategieänderung hat das US Marine Corps gemacht. Das ist, wer sich so ein bisschen für solche Sachen interessiert, für den ist das ein super interessanter Artikel. Es sind schon fast ein bisschen zu viele Details, was da passiert. Aber um es kurz zu machen, die US Marines sind ja eine Einsatztruppe, die in fast allen Domains kämpfen und einsatzfähig sein soll. Ja, und nicht nur im sogenannten Lateralkrieg, also quasi von Schiffen irgendwo anlanden oder Unterstützung von Armeekräften bei solchen Aktionen und sowas und Spezialeinsätze, sondern in allen möglichen Situationen sollen sie einsatzbereit sein, also auch eigene Kriegsflugzeuge haben und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt so, dass die komplette Marine-Struktur umgestellt ist auf dezentral, kleine Einheiten, nur noch Lateralkampf, dass die US Marines eine Spezialeinheit für Inselkampf werden. So. Also quasi eine gesamte Division des US-Militärkomplexes ist jetzt nur noch quasi für eine eventuelle Konfrontation mit China im südchinesischen Meer da. Alle Marines sind jetzt quasi nur noch dafür da. Ja. Fokussiert. Naja. Ja. Das war ja schon mal so in den 40ern. Ja, Vietnam ist einer der größten Konkurrenten von China, komme ich gleich auch noch zu. Wobei das auch ein sehr parasitäres Verhältnis ist zum Teil. Aber Vietnam ist obwohl es diplomatische Spannungen gibt, ist militärisch ein sehr enger Partner von Amerika. Unter anderem deswegen, weil es halt auch sehr viele diplomatische und territoriale Konflikte zwischen Vietnam und China gibt. Aber Vietnam dient als Flottenstützpunkt für Amerika. Die haben auch derzeit Flugzeugträger Squad da stationiert. Eine gesamte Einsatzgruppe. Also Peng, einmal so viel wie die größte Armee nach ihnen. Und ja, die Chinesen und die Vietnamesen, die bekämpfen sich die ganze Zeit. Die Chinesen, die fahren ja auch seltsame Taktiken im südchinesischen Meer, dass sie halt versuchen, Recht durchzusetzen, indem sie beispielsweise mit Kriegsschiffen irgendwelche Handelsschiffe, die nicht im chinesischen Territorium sind, bedrängen und sagen, hier, verlassen Sie das Gewässer, sonst werden wir euch entern und verhaften und sonst irgendwas. Machen sie natürlich nicht, weil sie es nicht dürfen, aber es gibt halt immer wieder Schiffe, die sich einschüchtern lassen und dann den Befehlen folgen, und wenn das oft genug passiert, dann können die sagen, nach internationalem Recht dürfen wir das jetzt beanspruchen, weil wir haben ja Präzedenzfälle. Und bis von solchen Sachen bis hin zu, wir rammen jetzt einfach mal das Fischerboot da, um die Leute zu nerven, ne? Um die Leute zu zermürben. So. Und hier geht es um solch einen Fall. Und weiterhin, das südchinesische Meer ist ein Fokuspunkt für Spannungen. Ja, und es gibt halt wirklich Leute, die sagen, der Konflikt ist absolut unausweichlich. Ich weiß es nicht. Ja, aber auf Vietnam muss man auf jeden Fall achten. Vietnam spielt jetzt auch eine sehr große Rolle, was die Wirtschaft angeht. Da kommen wir im nächsten Artikel zu. Vietnam ist nämlich einer der Hauptkonkurrenten zu China, und das liegt daran, dass sehr viele ich sag jetzt mal, ökonomisch orientierte Chinesen mit ihrem Know-how nach Vietnam gegangen sind und quasi die Kenntnisse umgesetzt haben, die die haben. Was sind denn die Kenntnisse, die in den letzten 15, 20 Jahren auf Management-Ebene von großen Industriefirmen gemacht haben? Wie Wie stellen wir Firmen so um, dass nicht mehr in Europa, Amerika, sonst was produziert wird, sondern wir etablieren eine Zulieferkette und produzieren in einem billigen Land mit allen Industrieprozessen, die dazugehören. Die Leute mit diesem Know-how, die sind mittlerweile gar nicht mehr in China, die sind in den anderen asiatischen Ländern und in Indien, um da ihr Know-how weiterzugeben, ja, und dabei massiv zu verdienen. Schon vor der ganzen Corona-Sache gab es ja auch wegen diplomatischen und verschiedenen anderen Sachen Gründe, dass große Unternehmen ihre Zulieferketten diversifizieren wollten. Aber das passiert nicht über Nacht. Und Vietnam hat sich da quasi herausgestellt als besonders gut in der Umsetzung, was das angeht, weil besonders viele Chinesen halt mit diesem Know-how dahin gegangen sind, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, nur so als kleiner... Als kleine Erklärung, warum gibt es einen Konflikt zwischen China und Vietnam? Vietnam ist natürlich viel kleiner als China, aber wenn es um Industriekapazitäten geht, können die den Chinesen da auch ganz schön viel wegnehmen. Und ja, andererseits, ja, schauen wir mal, wie das ist. Die Chinesen machen so viel Blödsinn, ist ja gut, wenn wir auch andere Leute haben, die uns beliefern können. Ja, dann sind wir vielleicht nicht mehr so abhängig von bestimmten Produkten von einem Land. Ja. Diversifizierung der Lieferketten. Wichtiger als jemals zuvor. So, zum Schluss noch. Alle Herrin und Chefin, wie war sie denn früher drauf? Zum Schluss noch was Lustiges. Und zwar hier einen kleinen Fernsehausschnitt. Also ihr werdet gleich feststellen, dass Ton und Bild nicht ganz synchron sind. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt schon an diesem YouTube-Clip hier. Aber ich spiele den jetzt trotzdem einfach mal. Boah, ich finde es schon mal grauenhaft, wie ähnlich der Mann hier sieht, ey. Genau, das ist nämlich der Herr Albrecht, der Vater von der Frau von der Leyen, ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen. Und steht, wenn zu Ihnen geeilt, in die Schminkbude, um hierher zu kommen, und werde dann im Anschluss hieran noch auf den CDU-Ball in Stadt Hannover gehen, um dort die Menschen zu sprechen. Dann darf ich jetzt, Herr Ministerpräsident, noch einmal Sie mit dem vollen Titel anreden, weil wir jetzt zum persönlichen Teil übergehen. Wir haben uns ausgedacht, dass jetzt im unmittelbaren Anschluss an unser Gespräch ein gemischter Chor aus dem Hause Albrecht dem Vater, dem Ehemann und dem Jäger einen Yachtkanon bringt. Vielen Dank, Herr Roland. Mein Gott. Es tönt wie Jagdgesang, Trara, es tönt wie Jagdgesang, Trara, es tönt wie Jagdgesang, wie Jagdgesang, Jagdgesang, wie Jagdgesang. Achtet mal auf den Herrn ganz recht. Er hat besonders viel Bock, ja. Er ist im Trotzalter. Hat auf jeden Fall eine schöne Blockflöte in der Hand gehabt. Ja, aber in dem Alter will ja keiner mit seiner Familie mit dem Jagdkanon auftreten. Bravo. Frau Albrecht, das war ja zauberhaft eben. Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich dafür, dass Sie überhaupt bei der ganzen Turbulenz noch Zeit hatten, hier bei uns zu erscheinen. Und herzlichen Glückwunsch auch noch einmal für die Wahl Ihres Gatten. Vielen Dank, Frau Fischer. Gern geschehen. Und was ich Sie noch fragen wollte, sind das alle Ihre Kinder oder ist da noch irgendwas? Nein, einer fehlt, der Älteste, ein Fahnenjunker. Er studiert schon im dritten Semester Volkswirtschaft in Freiburg, im Breisgau. Der wäre gern hier gewesen. Er singt nämlich so gerne. Ah ja, vielleicht können Sie eben noch mal die einzelnen Kinder vorstellen. Kommt er hier ein bisschen mit zu uns rüber? Hier kommt gerade Barthold, eben 9 Jahre alt geworden. Gerhard Donatus, das ist Lorenz, der Zweitälteste, Hans Holger und unsere einzige Tochter Ursula, genannt Röschen. Frau Dr. Albrecht, ich habe noch eine Frage an Sie. Es ist ja nicht so ganz einfach, diese ganze Situation für Sie. Überall in der Bundesrepublik würde man Sie First Lady nennen. Bei uns in Niedersachsen geht es etwas familiärer zu. Da gibt es einen Landesvater und passend zur Landesvater natürlich die Landesmutter. Ich meine, bei den Kindern wird es Ihnen nicht schwerfallen, sich die richtige Form auszusuchen. Als was würden Sie sich sehen? Ganz recht, in dieser Rolle gefalle ich mir sehr. Ich habe ja 23 Jahre lang geübt und ich glaube, den Respekt der Öffentlichkeit erreiche ich am besten über die Rolle der Mütterlichkeit. Ja, ich glaube, das ist ganz sicher so. Frau Dr. Albrecht, ein Hobby haben wir ja hier nun erlebt. Wie sieht es denn aus mit anderen? Ich habe da was von Theaterspielen und selber Stücke schreiben gehört. Ist das richtig? Ja, wir spielen sehr viel Theater im Hause. Charaden, Kasperletheater, kleine und große Spiele. Und es werden alle eingesetzt. Alle müssen mitmachen. Auch der Allerjüngste, der noch gar nicht deutlich genug redet. Und deswegen ist natürlich unser Tag voll. Wenn es nicht die Alltagspflichten sind, so sind es die Festtagspflichten, die uns ganz in Anspruch nehmen. Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Barthold. Du, dein Vater hat ja nun einen ganz wichtigen Posten. Was wünschst du dir denn so von ihm? Möchtest du gerne, dass er die Schule gleich mal zuerst abschafft oder Fußballclubs baut? Oder was wünschst du dir? Ja, sein Fuß, Abenteuerspielplatz in Ilten bauen. Ein Abenteuerspielplatz in Ilten, das kann ja nur ein angenehmer Wunsch sein. Wir bedanken uns alle für dieses Gespräch, Frau Dr. Albrecht und genauso Ihren Kindern. Ich darf Ihnen ganz herzlich unbequem diesen Blumenstrauß überreichen, aber ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Dankeschön euch allen. Ihnen auch. Ja, guck mal, die Mutter von der Leyen war schon Frau Doktor und die Frau von der Leyen erzählt heute immer noch, dass Frauen ja so unterdrückt sind und keine Doktor machen dürfen oder so. Ja, das ist ja mal schlimme Beweihräucherung. Ja, wobei ja das Frau Doktor, glaube ich, noch dieses Ding ist, dass die Frau vom Doktor die Frau Doktor ist. Also das ist ja früher so, ja. Ja, genau. Also die Frau von der Leyen ist eine wirkliche Doktorin der Medizin sogar. Aber also jetzt die Ursula, genannt Röschen. Nur sehr wenig gearbeitet, also als Ärztin oder so. Ja, das stimmt. Und was ich mich ja auch immer noch wundere, ist, dass sie nicht Gesundheitsministerin werden wollte, weil sie ja damals, als sie sich dann entschieden hat, Verteidigungsministerin zu werden, nachdem sie davor schon Arbeitsministerin und Frauenministerin war, sollte sie ja eigentlich Gesundheitsministerin werden und hat dann gesagt, nee, ich mache jetzt Verteidigung. Und dann war es das halt eben, ja, ganz nett. Ja, für die EU-Kommissionspräsidentin ist Verteidigung halt besser als Gesundheit. Vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft. Ja gut, EU-Kommissionspräsidentin ist aus meiner Sicht ja, um die Frau aus der Schusslinie zu ziehen, vor allen Dingen. Ne? Ihre Mutter war übrigens Germanistin, also studiert hat sie schon mal, auf jeden Fall. Mhm. Aber ob sie Doktor der Germanistin war, kann ich nicht. Germanistik war, kann ich nicht sagen. Ich denke mal eher nicht. Und war Doktor der Herzen. Röschen. Ja, und der Röschen. Super Landesvater, der hat dann erstmal den Atommüll da irgendwie verbuddelt, ne? Ja, das ist vor meiner Zeit. Und 10 Jahre später entstand dort die Stadt Hannover. Wir sind schon länger hier. Wir haben schon das britische Empire geleitet, ja. Es war da drunter kaputt gegangen, aber wir haben es geleitet. Nee. Fördert, was der freie Dienst, zerschmettert, was ihr schadet. Atmet ätherische Öle im Wald. Ja. Aber das ist keine ohne Heizversprechen. Gegen Corona hilft nur Miete pro Kopf. Oh, das würde ich so jetzt nicht sagen, sonst kriegen wir einen Streik. Das hilft nicht gegen. Das kann nur. Aber es ist natürlich förderlich für Social Distancing und all das, wenn man zu Hause ist und Bücher liest. Genau, so meinen wir es auch. Und nicht anders. Zum Beispiel Snow Crash oder halt Miete pro Kopf von Abel Deparian auf Amazon zu kaufen. Bargeld und Kartenzahlung kann man sich nicht anstecken, ne? Gibt fleißig Geld aus. Haut ja. Rein, Leute. Und lasst euch nicht gendern und verrückt machen. Lasst euch vor allem nicht von diesem ganzen Wahnsinn runterziehen. Macht irgendwas Cooles zu Hause, sucht euch ein Hobby. Spielt und geht in Computerspiele. Den Wald. Das geht ja noch. Ja, wir müssen nochmal mehr streamen, glaube ich, oder? Dann die Leute gucken. Ja, wollt ihr, dass wir mehr streamen? Sagt mal. Ja, alle Leute ja rufen ja, jetzt. Wenn du sowas fragst, sagen die Leute immer ja. Oh, ich krieg noch mehr geschenkt. Ja, bin ich dafür. Aber wir verschenken doch gerne. Mit erhobenen Hauptes in die Technokratie marschieren. Genau. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.